Wer studieren sagt, sagt Malochen. Wer Malochen sagt, sagt Kohle. Wer Kohle sagt, sagt Kosten. Wer Kredit sagt, sagt Schulden. Wer Schulden sagt, sagt Gerichtsvollzieher. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja. Abend. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Welttag der Logik. Ja, die interdisziplinären Wissenschaften werden an diesem Tag hochgehalten, weil alles, was Logik beinhaltet, heißt ja eine Verknüpfung von verschiedenen Ansatzpunkten. Ne? Das ist quasi genau das Gegenteil von ein Fachidiot sein, logisch denken. Ja, darum hört ihr heute wieder gerne bei uns zu und wir hoffen, wir können euch ein paar logische Rückschlüsse liefern auf den Wahnsinn, der hier dauernd wabert. Ja. Faszinierend. Mhm. 4D-Schach quasi, ja. Gegen sich selbst. Am besten. Mit Händen hinterm Rücken verbunden. Und Augen. Mit Zeitreisen. Einschränken soll natürlich gesagt werden, dass man Logik immer nur anwenden kann auf Dinge, die man weiß. Ne? Ist das so? Ich weiß. Ich finde schon, weil in dem Satz das Wort weiß vorkommt, ist mir das verdächtig. Kann man das auch durch schwarz ersetzen in dem Satz, wenn ich jetzt sage, rassistisch. Habe ich mir gerade ausgedacht, neues intersektionales Dogma könnt ihr aufschreiben da drüben. Ja, auch die Logik muss dekolonialisiert werden, so wie viele andere Dinge. Mhm. Womit wir bei den Culture Wars wären. Beginnen wir direkt mit dem Kulturkrieg, leichte Kost, wunderbar. Mhm. Genau, nee, aber eigentlich ja auch ein bisschen deine Richtung, in die ich hier gehe, nämlich das ist von so einem News-Aggregator, so einem Verkürzer, Axion heißt der, das ist ein Artikel darüber, dass die Kulturkämpfe, die Kulturkriege, wie hier sogar geschrieben wird, wir sehen das martialische Bild von den zerbrochenen USA da so unten im Anschnitt, es geht darum, dass viele Firmen halt im Moment in so einem, ja, in so einem Stadium sind, wo sie nicht so genau wissen, wen sie befriedigen sollen. Ja? Also dieser Rift, der durch Amerika geht, der beeinflusst inzwischen halt auch die Entscheidungen, natürlich auch die Entscheidungen der Konzerne. Und die Frage ist halt, wie stelle ich mich in politischen Konflikten auf, damit ich halt nicht bestimmte Käuferschichten verliere. Ja, also, ja, das ist ja klar, ne? Entweder bist du politisch oder du kannst dich an alle Leute verkaufen. Ja. Und mittlerweile gibt es ja auch eine Käuferschicht, die sagt, okay, wir wollen nur bei den politisch korrekten Leuten kaufen. Ne? Wenn da nicht vegan und mindestens 100% recycelt draufsteht, kaufe ich das gar nicht. So eine Käuferschicht gibt es ja auch. Ja, aber es gibt ja auch die Gegenseite, die ein bisschen sagt, so nee, solange da halt irgendwie Dinge mit bezahlt werden, die ich nicht will, kaufe ich lieber beim Konkurrenten, der mir vielleicht sagt, nee, ob ich dann von der oder der Milchfirma was kaufe zum Beispiel. Und sie sagen halt hier, es gibt sowohl halt auf der einen Seite halt den Ruf nach dieser ganzen Racial Reckoning, nennen sie es hier, eine rassische Abrechnung, was natürlich auch wieder amerikanischer Sprachgebrauch ist, also eine Reparation nach Hautfarbe, dann geht es halt hier um Roe versus Wade und Abtreibungen und als Beispiele für den Krieg, der halt in Amerika zwischen den Kulturkämpfern herrscht. Und sie sagen aber auch, dass so Leute wie DeSantis ganz klar gemacht haben, dass auch den Firmen Regeln obliegen in dem Fall. Und da wird halt wieder klar, ne? Also in Florida kann Ron DeSantis das machen. In einem Wirtschaftsraum wie New York, der also sagen sie hier, dass der Wirtschaftsraum New York den Wirtschaftsraum Russland aufwiegt, was ich ein bisschen, weiß ich nicht, da müsste jemand wie Price was zu sagen oder Abel, das kann ich nicht nachvollziehen eigentlich. Also dass das halt eine Firma sich entscheiden muss, will ich Kalifornien, will ich New York, will ich Portland, Oregon oder will ich den Rest des Landes? Und dass viele Firmen halt sagen, okay, dann treten wir lieber ein Stück zurück und sagen lieber gar nichts mehr. Also ein Schritt in die Richtung, wie wir das früher hatten. Firmen waren Firmen, haben Geld verdient und haben sich rausgehalten und haben nicht versucht, unser Leben irgendwie noch durch ihre Regeln zu bereichern. oder durch ihre, weil alles, was die Gutes tun für die Regenbogen-Community oder sonst wen, das bezahlen wir ja. Es ist ja nicht so, dass die was verschenken oder so, sondern wir, die rechnen das einfach ein, das brauchen wir für Regenbogen-Scheiß nächstes Jahr, mach mal das Eis teurer, Ben. Ja, Jerry. Ne? So ist es ja. Es ist ja nicht so, dass die das zahlen. Das ist ja die große Augenwischerei. Und deswegen haben sie eigentlich auch überhaupt nicht das Recht dazu, weil sie sind ja auch ihren Shareholdern gegenüber, wenn sie irgendwie so eine Firmenstruktur gewählt haben, die halt Anteilseigner hat, sind sie denen ja auch schuldig zu sagen, ja, wir pressen jetzt den Leuten einfach mal 10 Cent mehr für unser Eis ab, damit wir das den Leuten geben können. Und dann fragen die Shareholder, ja, und für was ist das gut? Also, ja. Im Endeffekt ist die Essenz daraus, die Firmen, die halt in beiden, in Staaten arbeiten, die in beide Richtungen schwingen, sozusagen die Blue States und die Red States in Amerika, die republikanischen, die demokratischen Staaten, die werden Schwierigkeiten damit haben, so eine Strategie zu bauen, die halt das ganze Land umfasst und die beide Wählerschichten zufriedenstellt. Oh. Also ich lese aber auch so ein bisschen dieses Go Woke, Go Broke draus, das allerdings dann in dem Fall für beide Seiten gilt, also für Firmen, die das betreiben, so Wokeness, ist das eine große Gefahr, eben Business Risk, da eben zu scheitern, ne, broke zu gehen, aber wenn man es nicht tut, ist es irgendwie auch wie bei Müller oder so, der macht dann das Gegenteil, trifft sich mit der AfD oder irgendwie sowas, das ist ja auch ein Business Risk, also es bleibt dabei, dass der Kulturkrieg, das ist so eine, verstehe ich schon, wie es gemeint ist, dass das das größte Risiko ist, dass das überhaupt existiert sozusagen. Ja, die Frage ist, inwieweit sind die Firmen überhaupt gezwungen, sich so zu verhalten, ne? Mit dem ganzen Diversity, Equity und Inclusion-Zeug, ja, wenn ja, die Richtlinien haben, dass sie das machen müssen, ne? Und die müssen in ihrer Außenpräsentation so und so viele Minderheiten repräsentieren, um irgendwelche arbiträren Compliance-Regeln zu erfüllen. Das ja, ist vielleicht ja auch, bauen die sich damit auch Kunden. Das ist ja genau das Problem, was es ja gibt. Ne? Irgendwelche erzkonservativen Firmen müssen auf einmal auf irgendwelche Quoten achten und die Kundschaft springt ab. Es ist doch auch einfach poetisch. Die Firmen sind nicht mehr in Kansas, Toto. Die müssen jetzt die Yellow Brick Road runter und dann am Ende müssen sie hinter den Vorhang gucken und dann werden sie sehen, da sitzt ein kleines, hässliches, blauhaariges Männchen hinter dem Vorhang. Und tut so, als wäre es ein Riesensprachrohr für Minderheiten. Fertig ist der Lack. Da ist niemand. Da ist niemand von Substanz dahinter. Hinter diesem ganzen Zirkus ist niemand von Substanz. Und das beeinflusst seit 10 Jahren oder mehr unsere Kultur, unsere Bildung, alles, dieser Zauberer hinter diesem Scheißvorhang. Ja, Kulturkrieg, meine Damen und Herren. Machen wir eigentlich hier überhaupt noch was anderes als Kulturkrieg? Machen wir hier noch irgendwas anderes oder nur noch Kulturkrieg? Nur noch Kulturkrieg, bitte. Scheiße. Machen wir direkt weiter. Die Nazis mochten es, die Japaner haben ein Geschäft rausgemacht und jetzt sind wir alle im Cult of Cute gefangen. Also alles ist süß. Genau, alles ist süß. Und das ist natürlich also alles, was süß ist, ist quasi Nazi. Habe ich das richtig verstanden? Das Süßen. Ja, genau. Ja, es ist halt im Endeffekt wieder so ein richtiger Quatschjournalismusartikel, weil man ein paar Dinge sagt, die halt objektiv für jeden erkennbar stimmen und dann aber quasi abdriftet in weil A und weil X, deswegen Z oder so. Na, also, es gab irgend so einen Wissenschaftler und der hat auch irgendwas mit den Nazis gemacht und der hat gesagt, dass ja, die Natur das irgendwie so hat, dieses Kindchenschema und so beschrieben hat, was halt eben ja zutrifft. Das handelt sich um den früher renommierten, heute halt auch so von den üblichen Verdächtigen ein wenig schief angeguckten Konrad Lorenz, meinst du? Ne? Genau, der wird das gewesen sein. Der Name kommt mir bekannt vor, ja. Der war es wahrscheinlich. Zu meiner Zeit hatte jeder gelernt in der Schule über seine Entengeschichten. Konrad Lorenz, der alte Erbsen. Na, siehst du, Mammon kennt ihn auch. Wo ist gestorben? Ja, an den Erbsen hat er zuerst geforscht. Und dann gab es irgendwelche Figürchen, die mit Sklavenarbeit im Konzentrationslager gemacht worden sind, wo irgend so ein Nazi-Typ drüber gesagt hat, dass ihm die gefallen. Und die sind niedlich. Also niedlich Nazi. Das ist so das Level hier. Ja. Ist auch das erste Wort, was mir einfällt. Wenn jemand Nazi sagt, denke ich immer, oh, wie niedlich. Und dann haben sie halt auch noch, also nicht nur Nazi-Beispiele, auch jüngere Beispiele, wo irgendwelche Islamisten irgendwelche Memes mit I can has irgendwie benutzen und dann heißt es bei denen I can has islamischen Staat mit einer niedlichen Katze auf dem Bild. Und das ist natürlich auch sehr relevant, weil total überzeugend. Da haben sie den Khomeini und dann steht da drunter Gimme James Burger. Völlig Nazi. Oder was? Hello Kitty to Bubble Tea. Ja, natürlich. Wir sind, also so Leute wie Mammon und ich sind eine Generation, die als erste mit diesem Bombardement aufgewachsen sind von IPs und Dingen und Spielzeug und Star Wars und Merchandise. Wir, ja, unsere Generation ist sicher die kindischste Generation, die auf diesem Planeten bisher gelebt hat. Das will ich nicht abstreiten. Ja. Will ich auf keinen Fall abstreiten. Ich wäre der Letzte, der das könnte. Aber ja. Ja, aber der wichtige Teil in der zweiten Überschrift ist eigentlich Sought Refuge in Childish Things. Und das ist ja, damit wären wir dann wieder bei Gamergate, dass sich dieses Jahr zum 10. Mal jähren wird. Ja, Sought Refuge, also sie haben Zuflucht gesucht, sie haben den Eskapismus gewählt und warum ist das wohl genau, so? Genau, das sagt der Artikel auch immer mal wieder, dass die Leute nicht erwachsen werden, weil Hello Kitty und solche Dinge mittlerweile schon 50 Jahre alt sind und Infantilisierung der Gesellschaft, sowas in der Richtung. Aber Mickey Mouse ist sogar so alt, dass Steamboat Willie sein Copyright verloren hat. Was wollen diese Leute? Ja. Sind es ja, nicht Mickey die Mouse Amerikaner am Ende gewesen? Und Mickey Mouse geht's auch. Die meinen, Mickey Mouse wäre damals eine Art Ratte gewesen und je älter er geworden ist, desto jünger ist die Figur geworden und desto niedlicher. Und das bedeutet auch, dass das bedeutet auch, dass Infantilisierung dieser Mörs hat doch auch einen Hitler-Comic gezeichnet. Jetzt sehe ich die Muster. Jetzt das heißt doch nicht, dass man das Leben lang anbetet oder so, ein Leben lang mitschleppt. Ich meine, wenn man erwachsen wird, dann lässt man Hello Kitty vielleicht irgendwann mal fallen einfach. Ne? Oder vielleicht auch nicht. Und was ist daran? Ich meine, was unterscheidet das Hello Kitty-Sammeln vom Sammeln einer Modelleisenbahn? Also, ich weiß nicht. Also, das hat es immer gegeben. Hobby ist meiner Meinung nach ein wichtiges Ventil für Menschen. Ne? Weil sie da eben mal raus können. Aus diesem ganzen Scheiß. Da ist kein Putin, da ist kein Netanyahu, da ist keine Hamas, da ist niemand. Also bei mir geht das super, wenn ich auf meinem Race-Seat sitze und inzwischen auch, wenn ich dazu die VR-Brille aufhabe, dann geht es nur um die nächste Kurve. Bremspunkt, Einlenkpunkt, Kurve, nächste Kurve. Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Die wissen doch immer, dass irgendwo in den Lieferketten oder sonst wo dann doch der Hitler drin steckt. Oder der Putin, oder... Ja, dann fahre ich am Ende auf der Nordschleife und dann war alles umsonst, weil ja. Ich bin ja auf der Nazi-Rennstrecke. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Das ist... Nee, eben das ist ja der Punkt. Deswegen gehört das alles da nicht hin. Und dann fahre ich auf der Nordschleife, weil es einfach ein wunderbares Stück Rennstrecke ist und eben nicht, weil irgendwelche Leute mit Kragenspiegeln daran mitgearbeitet haben. Ja, das ist wunderbar. Wenn man das nächste Mal irgendwas richtig Süßes sieht, muss man sich einfach nur so ein kleines Hitlerbärtchen daran vorstellen. So, oh, Da gibt doch diese Hitler-Katzen-Sammlung. Genau, die Hitler, ja, die gibt es. Genau, es gibt doch nicht Katzen, die Süßer immer Rasierunfall. Ja, die Critical Race Theory ist ja eine sehr wichtige akademische Errungenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts. Die feiern wir ja hier andauernd. Und natürlich gibt es immer weitere Wissenschaftszweige oder akademische Zweige, in die hervordringt. Und ist jetzt nicht ganz neu, aber darüber habe ich bis jetzt noch nicht geredet. Ich habe ja schon mal über Architektur geredet. Ja, weil es gibt rassistische Architektur und kritische Rassenarchitektur und dekolonialisierte Architektur und diese ganzen Sachen gibt es ja. Aber jetzt kommen wir mal auf die Innenarchitektur. Ja, ne, heute ist nicht nur der wichtigste Tag für alle, die logisch denken, sondern heute ist auch der Tag, in dem man seine Zimmer aufräumen sollte, also der internationale Zimmeraufräumtag. Dazu der Innenarchitekturartikel hier. Wir können es uns ja denken, die Innenarchitektur der Moderne ist geprägt vom bösen weißen Mann. Ja, ich weiß gar nicht, und hier haben wir eine Aktivistin, die hat im Endeffekt mehrere Begriffe geprägt. Es gibt verschiedene innenarchitektonische Stilrichtungen und sie hat anlehnt an einen Cottage-Core-Stil, hat sie den Begriff Colonizer-Core-Innenarchitekturstil gewählt. Im Endeffekt geht es darum, alles, was im Innenraum weiß ist, seien es irgendwelche weißen Wände, weiße Möbelstücke, weiße Böden, weiße Decken, weiße Lampen, weiße Architekturelemente wie irgendwelche Säulen oder sowas, ganz, ganz böse. Diese ganzen Sachen, die würden im Endeffekt ein oppressives Klima schaffen, in dem sich natürlich People of Color nicht wohlfühlen können, weil selbst wenn sie es nicht wissen, werden sie inhärent unterdrückt durch die Innenarchitektur. Ja, und solche Leute brauchen natürlich Rückzugsorte und deswegen müssen wir uns an anderen, besseren Vorbildern orientieren. Interessanterweise muss ich jetzt sagen, Vorbilder, die sie teilweise genannt hat von der Innenarchitektur, haben mich persönlich erinnert an irgendwelche Südstaaten Bauernhaus-Einrichtungen, sage ich mal, wenn ihr versteht, was ich meine. Ob sich da Schwarze besonders wohl drin fühlen, weiß ich jetzt nicht. Ne, wenn die da an die Südstaaten und an die Zeit vor der Revolution quasi erinnert werden. Beziehungsweise vor dem Bürgerkrieg. Ja, und die Farbe Weiß im Innenarchitekturstil sollte ersetzt werden durch dunklere Töne, Erdtöne, ne? Also man könnte schon fast sagen braune Töne. Holzfarben, ne? Weil man weiß ja, dass der weiße Mann eher die Natur bändigen will und People of Color sind ja eher naturverbunden. Deswegen haben die lieber so hölzerne Töne und Erdfarben und weniger weiße Einrichtungsgegenstände. Ja, wer ist hier der Rassist, frage ich mich da gerade. Aber ja, so viel dazu. Das nächste Feld einfach, ja, Innenarchitektur ist auch nicht sicher vor der Critical Race Theory. Ja, was machen die Schwarzen bloß, wenn sie merken, dass sie weiße Zähne haben? Auch da gibt es ja diese schwarze Zahnpasta und so. Aber ja, das führt zu weit. Dragon Maid Localizers get asked about how she responds to all the criticism regarding localization. Ah, hier geht es um Übersetzung und so. Ah, okay, gut, gut. Mhm. Ja, das hat uns wohl ein Zuschauer eingesendet und der Ebel hat es uns weitergegeben. Ja, hier geht es um Anime-Lokalisation, also Synchronisation, vor allem halt die Übertragung ins Englische. Und da gibt es ja einen ähnlich Gamergate, Comicsgate etc., ein anhaltendes Hin und Her zwischen verschiedenen Gruppen. Und das Problem ist auch hier, dass halt in diesen Lokalisationsstudios, inzwischen wie in den Game-Studios, in den Filmstudios, diese komischen Leute sitzen mit den bunten Haaren, die glauben, sie müssten alles als ihre eigene Soapbox missbrauchen. Und hier ging es wohl darum, dass halt auch hier wieder gewisse, also Sprecher und Schreiber halt ihre eigenen politischen Sichten haben einfließen lassen. Und das hat halt dieser junge Mann nachgefragt, warum das so ist. Ja, und sie antwortet halt mit, ich habe eine Mumu, komm damit klar. Und es tut mir leid, dass du nicht flachgelegt wirst, aber mach dich mal. Hier, komm, geh weiter. Also das sind so die Argumente, die diese Leute halt auch an den Tag legen. Und wir wissen ja, wie die mit kritischen Gegenfragen umgehen. Die werden abgebügelt, die werden wie in dem Fall hier auch wieder unter der Gürtellinie abgebügelt. Also das eigene Publikum wird beschimpft, woher kennen wir das nur? Ich hoffe, es wird irgendwann ein Tag der Abrechnung kommen. Und der ist, es rumpelt ja schon hinter den Kulissen. Da spielt ja dieser Tweet auch drauf an. Ja, man könnte halt Animes auch mit synthetischen Stimmen synchronisieren lassen. Das geht vielleicht sogar schneller und ist dann auch dem Wortlaut getreu nach einer Zeit, wenn die richtig eingestellt ist. Ne? Aber dann sitzen vielleicht auch wieder die Bunthaarigen an der KI und sagen, bau mal mehr Witze übers Patriarchat ein oder mach mal ein paar Anspielungen auf Gamergate oder so. Ja, ich habe bei dieser ganzen Thematik eine Frage. Sind diese Localizer so wichtig, dass sie da auf dem Panel sitzen und denen Fragen gestellt wird, oder ist das eine neue Sache? Das ist, glaube ich, auch eine neue Sache. So, weil das ist mir neu. Weil das sind die Übersetzer. Warum werden denen Fragen gestellt, als ob die irgendwie die Autoren wären oder so? Nun, das sind ja, die halten sich für die Autoren. Ja, die genau. Sie machen ja die englische Version. Sie halten sich für genauso wichtig wie jeden anderen. Keine Schreibfehler machen. Ja. Ja, der Autor ist tot und der Übersetzer lebt. Oh, okay. Weil der Autor stand vor dem Übersetzer und hat die Kugel abgefangen. Ja, nur diese Leute, für die ist halt auch schon eine Kugel im Lauf, natürlich in Minecraft und metaphorisch gesprochen. Weil wir haben es eben ja schon gehört, der Kulturkrieg ist super gefährlich für die Firmen und ich denke, viele Firmen werden den Weg des geringsten Widerstands gehen und sich aus der politischen Sphäre so weit zurückziehen. Und das bedeutet auch, dass diese Leute an Einfluss verlieren werden und ausgedünnt werden werden. Wir werden gleich irgendwann später noch was hören. Ich sehe es ein bisschen problematisch, dass eben diese Meinung schon auch von den technischen, von den Tech-Firmen und so weiter, dass das dann doch, also manche in der Google-Suche und so weiter, dass das doch ganz schön gerichtet und gefiltert ist mittlerweile und so. Ja. Und dann kommen eben solche Argumente durch und vernünftige werden so ein bisschen blockiert oder so. Also wer das Wort Remigration richtig verstanden hat, kriegt ja auch zum Beispiel einen Orden. Das wird ja auch irgendwie überall nur ja komisch rezipiert. Ne? Naja, next. Und der Bingo wirft noch ein, vielleicht dann sind die Leute auf dem Panel auch vor allem die Synchronsprecher. Das kann natürlich sein, ne? Dass halt da ein oder zwei Autoren und der Rest Synchronsprecher gesessen haben. Das kann ich nicht sagen. Weiter im Kulturteil der Weltraumaffen mit William Shatner. Seines Zeichens der Captain der Enterprise, der erste und sicherlich auch einer der einflussreichsten. Wenn er nicht ein bisschen überholt worden ist. The only thing I find hard is, do I like Kirk oder do I like Picard, sagt Vitali Jankowicz. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ja, hier ist nachgefragt worden bei ihm, ja, wie er das denn sieht, mit vielleicht doch nochmal Captain Kirk. Und wie wäre es denn, Herr Shatner? Sie sind doch jung und aktiv, Sie machen doch noch Sachen. Und er hat dann da eine ziemliche Absage erteilt und hat halt auch gesagt, er glaubt nicht, dass mit den Leuten bei Paramount mit ihm irgendwas möglich ist. Und hat daraufhin als auf Nachfrage halt gesagt, ja, schauen Sie sich bitte mal das Promotion-Material an, was für Star Trek so gemacht wird. Und dann, wenn du mal scrollst, Chris, haben wir da einige Beispiele für, wie heutzutage das Ganze aussieht. Hier zum Beispiel, ne? Guck mal, Spock. Ah ja, Spock. Ich erinnere mich an Spock. Guck mal, die anderen haben alle ihre Captains. Die haben den ersten Offizier, ganz komische Sache. Aber das wird ja ein Foto. Nee, ein Foto, William. Jetzt komm nicht mit einem Foto und dann ist das da nur auf dem einen Foto. Und dann machen wir Oh, guck mal. Uhura und Spock. Aha. Moment. Das ist ja nicht, ne? Und er sagt halt, es gibt Leute, ich weiß gar nicht, wie er es genau ausgedrückt hat, aber es gibt halt Leute, die bei Paramount, die halten. Ah, da ist es gerade gewesen. Ein Stück hoch wieder, bitte. Genau, da, es macht mir gar nichts aus. Ein Haufen selbstgerechter Fremder glauben, sie könnten eine Nachricht senden, wenn sie die Vergangenheit ausradieren. Wer wird das vergessen, ja? Ich bin, das ist überall und das Kirk ist halt nun mal, den kannst du nicht ausradieren. Also, ich weiß nicht, was in Zukunft möglich sein wird mit Gehirnmanipulation und Drogen, aber und im Endeffekt sagt er dann auch, das ist sein letzter Tweet gewesen, eben mit dem Move on, komm, Scheiß drauf, ich bin Captain Kirk gewesen und ich bin das eigentlich auch immer noch, solange ich lebe. Also, ich weiß nicht, wie Schauspieler darüber denken. Wisst ihr eigentlich, was der Plot der allerletzten Folge von der Original-Star Trek-Serie war? Nee, weiß ich nicht mehr. Eine verrückte Frau tauscht mit Captain Kirk das Gehirn aus. Das ist geil. Ja, so kam es dann auch in der Serie, ne? Ja, und er ist halt wenigstens, das spricht der Chat ja auch an, er ist wenigstens stabil geblieben, im Gegensatz zu vielen Leuten. Ich will gar nicht von George Takei und seinem Unsinn anfangen. Genau. Vermeintliche, unumstößliche Wahrheiten. Das ist so ein Artikel, wo ich wieder sage, okay, das ist der State of Feminism in Deutschland. Ja, dann müssen wir uns um nichts Sorgen machen. Es geht um Hexensätze. Die machen Babyboomerinnen sauer und depressiv, werden jedoch als Wahrheit verkauft. Aber wer spricht da eigentlich? Und dann ein Bild von der Tante von den Grünen, glaube ich. Oder ein Stockfoto, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese toten Augen erinnern mich an die bayerische Grüne, deren Namen mir gerade glücklicherweise nicht einfällt. Zu Jahresbeginn 2024 haben Freundin Hille und ich eine Liste der Hexensätze gemacht, die wir entzaubert haben in den vergangenen Jahren. Ein lustiger Harry Potter-Witz hier, ich habe da kein Repertoire. Da kam einiges zusammen. Hexensätze sind Behauptungen, die uns Baby-BoomerInnen in ohnmächtige Wut und Depressionen stürzen können. Konnten. Sticks and stones may break my bones, but mere words never will. Einfach ein bisschen mehr Kinn hoch und... Das Besondere am Hexensatz ist, der kommt daher wie eine unumstößliche Wahrheit. Wer was dagegen sagt, hat Angst, als Schwächling dazustehen, der das Leben nicht so akzeptieren kann, wie es ist. Da mag was dran sein. Der oder diejenige, die den Hexensatz ausspricht, tut so, als verkünde sie eine Wahrheit ohne eigene Motive. Falsch! Die Sprecherin hat eigene Motive. Die Sprecher hat eigene... Merkt ihr nicht selber, was für ein Unsinn eure Genderei ist? Hat eigene Motive. Frust, ein Kontrollbedürfnis, Herrschsucht oder sonst sowas. Warum sie oder er den Hexensatz weitergibt? Und ich würde jetzt fragen, ja... Was glaubt ihr, was so Beispiele für die Hexensätze sind? Aber ihr habt ja leider schon eine Lösung ganz da oben. Und das sind die fucking Lächeln Probleme, mal, ja, die wir heute haben. Ja. Lächeln mal oder so, würde ich sagen. Zum Beispiel Hexensätze mit Jahres- und Quellenangaben. Ja? Eine Frau muss sich entscheiden, ob sie Kinder haben will oder einen Beruf. Beides geht nicht. 1966. Das war ein Hexensatz mit maximalem Terroreffekt aus dem Westen, den Ostfrauen eher nicht kennen. Das war der Hexensatz, der dazu geführt hat, dass wir heute zwar einen Haufen arbeitende Frauen, aber trotzdem wirtschaftliche Probleme haben. Ein Hexensatz, wo sich eine Familie kein Eigenheim mehr leisten kann, zum Beispiel. Hexen an den Herd oder so, ja. Dass du den Schmutz nicht siehst, so kriegst du später nie einen Mann. 1966, Tante Martha. Ich könnte jetzt die Ingrid holen. Die Ingrid würde sagen, das ist anekdotische Evidenz. Ja, und es ist so typisch, dass es zu Ewigkeiten her ist, ne? Die Argumente der Feministin sind ja gerne mal irgendwie aus der Vergangenheit. Runzel nicht. Runzel die Stirn nicht, Zornesfalten machen alt, 1970, Hilles Mutter. Und dieser Ratschlag wird ein Ratschlag, den ältere Frauen in der Verwandtschaft an die Jüngeren weitergaben, das ist Lebensverbot pur. Lebensverbot. Ich habe von Heidelberg-Verbot gehört, aber Lebensverbot sei es mir bisher neu. Wer teilt das denn jetzt? Verstehe ich gar nicht. Das hat Tante, die Mutter von Hille gesagt, ihrer Freundin. 1970 hat sie das gesagt. Boah, das hat sie alles aufgeschrieben. Um es um es Eine 35 Jahre Frau später übt. auf Butterbrot zu schmieren oder was? Also 50 Jahre später. Ne, die haben sich an Silvester zusammengesetzt und hatten nichts Besseres zu tun als das an Silvester, Ja, oder als so. diese Liste der Sprüche zu machen, glaube ich, damit Barbara Dribusch, Redakteurin für Soziales, diesen Artikel schreiben kann. Eine Frau über 35 findet keinen Mann mehr. 1980, Tante Martha. Eine Frau über 45 findet keinen Mann mehr. 1997, Hilles Mutter. Frauen sind nur bis 45 attraktiv. 2004, mein Bekannter Günther. Mit solchen Sprüchen wird die Liebe entromantisiert und eingedampft in eine Art Prostitutionsschema. Nicht alle Männer sind wie Günther. Jetzt hier auf einmal das Argument, oder was? Nicht alle, damit bist du doch Antifeministin eigentlich. Falten machen eine Frau alt und einen Mann interessant. Das hat mit der Evolution zu tun, zumal Frauen im Alter ja keine Kinder mehr kriegen können. 1998, mein Bekannter Ludwig. Ja, der Verweis auf die Evolution, nach der Männer angeblich irgendwie nicht altern, aber Frauen. Die Naturgesetze. Männer altern. Das Konzept der Fruchtbarkeit beim Hominiden und auch bei den meisten Säugetierarten ist, dass das bei Frauen halt irgendwann die Zeit zu Ende geht. Und der Mann dagegen, Anthony Quinn zum Beispiel, ist, glaube ich, mit, keine Ahnung, 79 Vater geworden, kann das halt noch. Das ist Hoppi ist das mal noch Realität, später. Barbara. Ob das sinnvoll ist, so spät Kinder zu kriegen, weil halt die Qualität der Spermien abnimmt und so weiter und so fort, das ist eine ganz andere Frage. Aber er kann. Barbara, das ist Realität. Und das ist kein Hexensatz, das ist ein biologischer Fakt. Männer wollen Macht, Frauen wollen geliebt werden. Ein Arbeitgebervertreter 1995. Mit solchen Sprüchen hielt man Frauen davon ab, als Konkurrentin auf dem Arbeitsmarkt aufzutreten und ein bisschen Machtausübung doch ganz sexy zu finden. Der Frauenfernhaltetrick gilt heute als hoffnungslos überholt. Vielleicht fällt Ihnen noch ein Hexensatz ein. Melden Sie sich gerne. Ich möchte hinzufügen, bei der Meldestelle für Hexensätze. Postfach 3424789 CO Ariola Records. Amadeo-Antonio-Stiftung. CEO Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich meine, und der neueste Satz war von 1998. Wie lange ist das her? Ein halbes Menschenleben. Ach, naja, gut, 25 Jahre, aber ja, gut. Ist schon gut, wenn man keine Beispiele aus dem aktuellen Jahrtausend hat, ne? Mehr Licht, Goethe zu seiner Frau 1803. Ja, und hier will man jemanden einschüchtern, nämlich die Rona Duwe. Das ist eine von den Autoren von dieser Detransitionierungsbroschüre, die sie vor einem Jahr oder so auf den Index für jugendgefährdende Schriften gesetzt haben. Hatte ich doch auch schon Und mal einen Tweet von der, wo sie erzählt hat, dass er zur polizeidienstlichen Erkennung musste, oder das ja, heißt genau, da geht es Erkennungsdienst ja auch müssen. noch drum, um dieselbe Sache. Okay, Genau. sorry. Ja. Ja, also genau, die musste sich da jetzt, also sollte da vorstellig werden und die Anwälte und so wundern sich halt nicht schlecht darum, weil das ist normalerweise vorgesehen für, ja, Leute, die halt irgendwie bekannt sind dafür, dass sie regelmäßig Straftaten begehen und das sieht man wohl auf Anfrage bei dieser Dame ja auch gegeben und die Strafe, also die Straftat, die begangen wird, ist Volksverhetzung von Transmenschen. Das ist das, Durch was die sie da hier Broschüre ist. vorwerfen. Ja, Oh auch Mann. durch ihre Social Media Posts, wo es dann auch mal um Pädophilie geht und solche Geschichten. Und das heißt es halt von wegen, ja, es wird gleichgesetzt und das ist Volksverhetzung. Und verurteilt wurde die natürlich noch nicht. Das ist einfach nur so ins Blaue hinaus. Schüchtert man die da halt schon mal ein und tut so, als wäre sie irgendwie eine Serientäterin. Ganz schön heftig. Allerdings passt aber so ein bisschen zu meinem Eindruck von der Staatsanwaltschaft hier in Dortmund. So. Das will ich gar nicht mehr ausführen. Das ist nur mein Eindruck. Sie gerne sowas machen. Does everyone hate women? Putting the Barbie hypothesis to the test. Ja, Barbie. Erinnert euch noch an Barbie? Ein Film, der im letzten Jahr erschienen ist und einigen Erfolg gefeiert hat. Und das ist hier der Steve Stewart Williams, den bringt uns ja der Ewe auch hin und wieder mal mit guten Quellen. Der kennt sich ja ganz gut aus mit so Wissenschaftssachen, Umfragen und so. Und hier geht es jetzt um den Women are Wonderful Effekt. Und diese Behauptung in dem Barbie-Film, dass, wie war das hier? Genau, Women hate women and men hate women. It's the only thing we all agree on. Also Frauen hassen Frauen, Männer hassen Frauen. Das ist das Einzige, worauf wir uns einigen können, ist ein Dialogzeile aus dem Film. Und da hat hier der Stuart Williams hier mal nachgeschaut, was man da eigentlich so an Forschung zu dieser Behauptung hat. Und dann gibt es halt diesen Women are Wonderful Effekt, wo er hier sagt, dass das also einer der am meisten replizierten Effekte in der Psychologie ist. Die Psychologie hat ja ein großes Problem mit dem Nachstellen von den Sachen. Also, dass man das prüft, nochmal extra probiert, die Sachen, die man da gefunden haben will, nochmal zu reproduzieren. Und das ist da sehr schwierig, aber bei diesem Women are Wonderful-Effekt, da scheint das regelmäßig zu funktionieren. Und der beschreibt halt eben, dass Frauen in der Regel wesentlich positiver wahrgenommen werden als Männer. Und zwar sowohl von Frauen als auch von Männern. Also das, was Frauen machen, ist generell immer, wird als besser wahrgenommen. Ja. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es doch auch so weit, dass sogar gegenteilige Untersuchungen dann eben abgelehnt werden von den Leuten, teilweise. Dass die eben auch die Fakten dann nicht akzeptieren wollen und so. Ja, steht Habe jetzt ich hier gerade nichts rausgefunden. dazu, aber meinetwegen. Ja, das finde ich oben. Ja. Ja, er sagt ja also, Männer mögen Frauen genauso sehr wie Frauen Frauen mögen und Frauen mögen Männer weniger als Männer Männer mögen. Und ja, also der Women are Wonderful-Effekt ist größer bei Frauen. Und zwar sagt er hier nicht, weil Frauen andere Frauen mehr als Männer mögen, aber weil sie Männer weniger mögen. So kommt das dann wohl irgendwie da raus in dem Ergebnis. Ja, also ist natürlich Quatsch, das zu behaupten, dass Frauen Frauen hassen und Männer Frauen hassen. Aber Barbie-Film. Gut, das sind ja nur die Untersuchungsergebnisse, die das Patriarchat uns vorgibt, ne? Ist ja auch klar. Ja, deswegen kann man die auch nachstellen, weil wir ja von vornherein im Patriarchat immer drin sind, ja. Genau. Und dann nächstes Jahr möchte ich bitte auch die Kategorie Transfrauen haben, ne? Damit man das auch mal genauer aufschlüsseln kann, ne? Ob Die auch Frauen wundervoll Transfrauen sind. besser mögen, als Männer Die Transfrauen mögen. sind stunning und brave, sind die, glaube ich. Ja, das war hier vom Ebel wahrscheinlich, wenn sich keiner meldet von euch. Er hat sich irgendwie noch nicht eingefunden. Einwanderung vom Freitag? Oh, Freikräfte oder das ist aber Abschiebung? ein Deutschland kann nicht voll sein. ganz schön Der Titel ist auch Ansatz, wieder den ich jetzt ziemlich. von Augstein nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Das ist ja fast schon AfD-Sprech. Echt? Aber nee, ach so rum. Nee, ich habe es Fachkräfte vollkommen falsch oder Abschiebung. interpretiert. Deutschland kann nicht Ich habe beides haben. vollkommen falsch interpretiert. Nee, Ja, nee. Okay. weil wir auch Hätte, so jetzt, viele hätte mich aber Fachkräfte auch schwer eingewandert haben. gewundert. Ja, weil natürlich pausenlos die Fachkräfte abgeschoben werden. Ja, man kennt das. Ja, natürlich. Ja. Und da auch die Insbesondere die. Forderung, das ist ja dieser ganze Komplex mit dem Hashtag Geheimtreffen, Hashtag Ja, Korrektiv. da kommen wir gleich an. Ja, kommen wir ja gleich noch zu. Aber ja, es geht doch niemandem eigentlich darum, auch wenn das immer wieder passiert, wie man Meldungen entnehmen kann, Leute, gerade die Leute abzuschieben, die irgendwie gerade eine Lehre als Krankenpfleger hinter sich gebracht haben oder irgendwo eine Arbeit haben. Darum geht es doch vielen Leuten gar nicht. Es geht um die zunehmende Zahl von Menschen, die in die Sozialsysteme einwandern und die halt auch dann keinerlei Interesse daran zeigen, Teil der Gesellschaft zu werden, sondern ihren eigenen Käse backen wollen, inklusive Extremismus und Kriminalität. Ja, mich ärgert bei dem Fachkräftescheiß auch immer, dass das so, ja, dass so hoch gehangen wird. Und das Fachkräfte, das sind denn, wie du sagst, das sind Leute, die eine Lehre haben, entweder. Oder keine Ahnung, oder nur ein Kurzkursus oder sowas, 3 Monate Und und für eine wenn du LKW. dieser Raketenwissenschaftler bist und du hast Angebote aus Rotterdam, aus Zürich, aus Budapest und aus Berlin, dann gehst du doch nicht in das Land, wo du die meisten Steuern zahlst, wo Energie, Wohnen und Scheißdreck alles so teuer ist, dass es dein ganzes Geld auffrisst, sondern du gehst in ein Land, das dich mit besseren Konditionen empfängt. In den Niederlanden würde ich einen deutlich höheren Nettobetrag verdienen, zum Beispiel. Ja? Ja, in Und ich könnte Frankreich. entscheiden, wie durch Konsum meine Steuern dann zurückfließen, ja? Von dem Geld. Ja? Und das ist ein wirklich ordentlicher Batzen, den ich mehr verdienen würde. Und warum soll jemand nach Deutschland gehen? Warum soll eine Fachkraft nach Deutschland gehen? In ein Land, wo die Industrie auf dem absteigenden Ast ist, wo wir in der Industrie demnächst vor wahrscheinlich einigen großen Entlassungswellen stehen. Warum? Wie sollen wir? Der guckt doch gar nicht, schieben die, doch der guckt vielleicht und dann liest er irgendwo, die schieben da selbst Vergewaltiger und Messerstecher nicht ab. Oh, da fahre ich mit meiner Familie hin, da lasse ich mich nieder, da baue ich mir ein Leben auf. Das will die Fachkraft haben. Und ja, und der Neophyt sagt es auch noch. Und im gleichen Zug tun sie nichts, um die Leute, die es können. Und der Oskar hat das vorhin auch schon mal angesprochen im Chat. Ich werde dieses Land verlassen, sobald ich kann. Und das sind Fachkräfte, die dann gehen. Weil die können sich das nämlich leisten, überhaupt wegzugehen. Was hier zurückbleibt, sind dann nicht die Fachkräfte. Weil jemanden, der eine Ja, ist richtig. Ausbildung hat in einem STEM-Bereich aus Deutschland, den nehmen die mit Handkuss. Wenn der nicht erst 20 ist, weil da haben sie ihre Lektion wahrscheinlich auch schon gelernt. Aber jeden, der im arbeitsfähigen Alter ist und über 30 und sich bewiesen hat, den nehmen die überall mit Handkuss. Und da verdienst du mehr. Ja. Puh. Wir brauchen Fachkräfte, ja. Und das unterscheidet mich in dem Fall halt auch eben von den Leuten, die jetzt gerade hier dieses große Interview führen mit dem großen Ethnostaaten-Pluralismus-Guru. Ich glaube schon, dass eine Gesellschaft mit Einwanderung funktionieren kann. Und zwar, wenn diese Einwanderung nach Regeln verläuft. Und diese Einwanderung beinhaltet, dass derjenige, der hier einwandert, sich an unsere Gesetze hält und unsere Regeln einhält und nicht versucht, hier eine Parallelgesellschaft aufzubauen. So einfach ist es doch wirklich. Warum sollte ich irgendwen rausschmeißen wollen? Einen Ecuadorianer, einen Indonesen, einen Angolaner, keine Ahnung. Warum sollte ich irgendwen hier rausschmeißen Aber wollen, das der. Ideal war's. Ja, Das aber. kann doch kein Preis zu wenig sein für das Ja, aber schöne die Nürnberger Ideal. Rassegesetze, Chris. Das ist alles so surreal, was da diskutiert wird. Wir Ja, sind uns doch Integration alle ist keine einig. Einbahnstraße, ne? Sehen wir jetzt auch hier im nächsten Beitrag. Integration geht auch in beide Richtungen. Genau. Wer hat das mitgebracht? Das war eigentlich auch von Ebel. Ja, es ist ja schon zusammengefasst in der Bildunterschrift des Videos. Da haben wohl in einer Oberstufe in Neuss Schüler gesagt, ja, wir machen jetzt hier Scharia. Und haben verlangt, dass die Klassen getrennt werden. Die Gruppenchats, also was die jungen Leute heute so wichtig finden, also die WhatsApp-Gruppen sollten dann geschlechtern geteilt werden und so weiter und so fort. Aber es gibt gar keine Islamisierung oder solche Tendenzen. Ne? Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Ich weiß nicht, ob wir da reingucken wollen. Nee, lieber nicht. Beschränkung Das macht ist ja frei. vom Privatsender. Ja. ganz normal, bitte weitergehen. Wir leben im besten Deutschland, das wir uns vorstellen können. Wo so, Schüler. Ja, das ist halt was. Abschluss? Haben die da irgendeinen Minister beleidigt oder warum? Du, irgendwann kannst du das halt nicht mehr so unter den Teppich kehren. Weißt du, gerade in der Schule verbreitet sich das schnell und dann kriegen das Leute mit und dann muss der Staatsschutz ermitteln. Weil sonst würde er seine Pflichten vernachlässigen, wenn er in irgendeiner Form da nicht nachguckt. Und das ist halt, Pessimist, der ich bin, das ist das Bild, das ich für viele Schulen in Deutschland erwarte. In den Großstädten auf jeden Fall. In den ländlichen Gegenden ein bisschen später. Dass dort Leute versuchen, nicht mit Gewalt, aber mit, vielleicht später auch mit Gewalt, aber mit Druck, mit sozialem Druck, aus den Institutionen muslimische Institutionen zu machen. Ja, das mit dem Druck ist auf jeden Fall schon, da hatte ich auch gerade erst eine kleine Diskussion darüber. Es ist im Endeffekt egal, war mein Standpunkt, was in unseren Gesetzen drin steht. Wenn die keiner mehr durchsetzen kann, weil es einfach zu viele Leute sind, ne, so wie bei irgendwelchen Demonstrationen mit Hamas fahren oder hier Islamischer Staat fahren oder so, wenn da nicht genug Polizisten sind, das aufzulösen und die Leute festzunehmen oder so, dann passiert das auch. Es ist dann egal, was im Gesetz drin steht, die Leute kommen dann halt durch damit. Und das wird bei solchen Sachen auf die Dauer halt auch so sein, wenn es genug Leute sind. Und wir hatten gerade jetzt, kurz vor der Sendung, gab es noch die Meldung, dass in Berlin halt bei diesem von der Linkspartei organisierten Demonstrationen für Liebknecht und Luxemburg halt auch wieder verbotene Parolen gerufen worden sind. Unter anderem wurde auch irgendwie der Jemen gelobt für seine Angriffe auf Schiffe in Sprechchören. Und als sie dann das böse P-Wort und den See und den Fluss erwähnt haben, ist der Lautsprecherwagen dann wohl von der Straße geholt worden, von der Polizei. Und daraufhin ist die Polizei wohl angegriffen worden. Zweistellige Verletztenzahl, also niedrige zweistellige Verletztenzahl werden gemeldet. Läuft in Deutschland. Dann war das wahrscheinlich auch von Ebel. Ja, hier haben wir angebliche Zahlen von illegalen Migranten in Amerika. Kann ich nicht verifizieren, ob die stimmen. Aber ist wohl so hoch wie in den letzten über 10 Jahren auf jeden Fall noch nicht mehr. This is no reason for panic. Everything is going according to plan. You just have to share everything. Your land, your culture, your daughter, maybe. But you will be happy. Ja, eine Studie zu Migration. Ja, hier wurde eine Studie vorgestellt vom Raffelhüschen. Der ist ist ein Lobbyist für die Versicherungsbranche, das ist schon richtig. Hier haben wir einen, die Studie wurde großartig betitelt mit, Migration kostet uns 5,2 Billionen Euro über die nächsten 5 Jahre oder sowas. Und ich meine, solche Studien sind immer mit Vorsicht zu genießen. Und Quintessenz der Studie war eigentlich, der deutsche Sozialstaat hat ein strukturelles Ausgabenproblem. Der deutsche Staat ist insgesamt nicht nachhaltig aufgestellt, sondern verspricht seinen Bürgern mehr Leistungen, als sie über ihren Lebenszyklus refinanzieren können. Das bedeutet, dass selbst eine erfolgreiche Migrationspolitik eine Anpassung der staatlichen Leistungen, insbesondere der altersspezifischen Sozialausgaben, nicht ersetzen kann. Er hat im Endeffekt gesagt, dass 20 Billionen Euro zu wenig da sind, rechnerisch gesehen über die nächsten 10, 15 Jahre. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und 5 Billionen könnten da der illegalen Migration zugesprochen werden. Generell ist das, sind das Zahlen, die sehr mit Vorsicht zu genießen werden, wo die Verschwendung und wo die Korruption im System ist. Die Migration spielt eine große Rolle, ne? Aber es gibt jetzt nicht so viele Leute, die mehrere Pässe haben und mehrfach kassieren und sowas. Das System hat noch ganz andere Korruptionen, die drin gebaut werden. Die drin sind. Und dann muss man ja sagen, es ist ja auch ein System, was sehr groß ist. Deswegen sind 20 Billionen über 15 Jahre jetzt auch, es ist eine große Summe, ne? Aber es ist jetzt auch nicht der absolute Weltuntergang. Ja, also niemand kann diese Studie eigentlich für sich reklamieren. Und diesen Artikel fand ich ganz lustig, weil er im Endeffekt nur kurz sagt, so ja, die AfD hat diese Zahlen veröffentlicht und natürlich nach oben aufgerundet. Und insgesamt beträgt die Nachhaltigkeitslücke 19,2 Billionen Euro. Und danach geht es nur noch so, ja, der Raffelhüschen, den braucht man doch gar nicht zuzuhören, der ist doch nur ein Lobbyist. Und die Stiftung Marktwirtschaft befindet sich allerdings zu Recht im Lobbyregister des Deutschen Bundestages. Es handelt sich um eine Interessenvertretung, die Spenden von Großkonzernen erhält. Ja, dann der Raffelhüschen ist halt ein Lobbyist, habe ich von Anfang an gesagt. Das wollte ich einfach nur nochmal als Einordnung von dieser ganzen Sache geben. Ja, ich meine, dass das System missbraucht wird auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, ist klar. Aber da kommt so eine Studie raus und wird dann von allen Leuten rausgezerrt. Das ist schon sehr seltsam, dass sowas überhaupt rauskommt. Ja, und dem Autor ist es natürlich besonders wichtig, nachdem er ganz kurz auf die Studie überhaupt eingegangen ist, so Sachen zu sagen wie, diese Personalien stehen für einen Extremismus von oben, der den Extremismus von rechts als spaltendes Element braucht, um eine solidarische Gegenwehr von unten zu erschweren. Also das sind keine Nazis, sondern das ist der Extremismus von oben. Da frage ich mich, okay, was genau meint er damit? Meint er etwa so drei Klammern auf, drei Klammern zu? Oder was meint er mit einem Extremismus von oben? Die Reichen? War das nicht irgendwie so ein Dogwhistle für irgendwas ganz Besonderes? Dann weiter geht irgendwie der Rollercoaster. Auch die aktuellen Regierungsparteien sind nicht frei vom Extremismus von oben. Der Sozialchauvinismus der Agenda 2010-Reformen, kennt ihr noch einer? Unter einer rot-grünen Bundesregierung wurde vom damaligen Kanzler Schröder zwar nicht rassistisch kommuniziert, hat aber auch rassistische Mutationen mit sich gebracht. Ne, welche rassistischen Mutationen? Ja, da geht es wieder hier um Thilo Sarrazin und irgendwas. Ja, dann ist der wahre Rassismus ja auch der Rassismus der Klassen, ne? Und Erbschaftssteuer muss erhöht werden und überhaupt müssen wir uns mehr um den Klimaschutz kümmern. Ja, also der macht einmal das ganze politische Spektrum anhand von dieser Studie über die Sozialversicherungsdefizite fest. Ja, unser Sozialversicherungssystem hat ein großes Problem. Das große Problem ist einfach die Korruption im System. Zu viele Beamte, die im System arbeiten und Leistungen irgendwann bekommen. Das ist das große Problem des Systems. Ne? Klar wird es missbraucht, aber da reden wir über ein paar Prozent, nicht die massiven Probleme. Ja, Studie zur Migration. Der Geheimplan gegen Deutschland. Der ist so geheim, den weiß keiner, den konnte keiner ahnen. Ja. Kennt ihr die Wannsee-Konferenz? Ja, da sorgen die hier dafür, von Korrektiv, die Leute, dass man sich an die erinnert wird, denn das wird ja hier schließlich mit drin genannt. Das ist irgendwie 8 Kilometer von dem Haus entfernt gewesen sein soll, wo die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Das Landhaus Adlon. Oh. Die Personen. Roland Hartwig, rechte Hand von Parteichefin Alice Weidel. Gerrit Huy, eine Bundestagsabgeordnete, deren Namen noch niemand gehört hat. Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt. Tim Krause, stellvertretender Vorsitzender im Kreis Potsdam. Der Möhring-Clan. Gerd Möhring, ein Zahnarzt im Ruhestand. Anne Friedrich, Sohn. Astrid, Frau. Neonazis. Martin S., ein rechtsextremer Aktivist. Mario Müller, ein verurteilter Gewalttäter. Ein junger Identitärer. Ein nicht näher benannter junger Identitärer. Nee, gehört das jetzt nicht hier noch dazu? Zusammen? Ja, ich glaube schon. Die sind die beiden. Ja, okay. Gastgeber Wilhelm Wildering, Mathilda, Martina Hus, Umfeldorganisation, Werteunion, nochmal Werteunion, Verein Deutsche Sprache, genau, haben sich auch direkt von distanziert. Kuratoriumsmitglied, Desiderius Erasmus Stiftung, sonstiger Alexander von Bismarck, Henning Pless, rechtsextremer Heilpraktiker, okay. IT-Unternehmer und Blut- und Boden-Nazi. Ein Neurochirurg, jede Zeile steht wohl doch noch für irgendwelche anderen Sachen. Die Angestellten des Hotels, die sind bestimmt. Ist der Typ begabt. Heilpraktiker, IT-Unternehmer, Blut- und Boden-Nazi, Neurochirurg und zwei Angestellte eines Hotels. In einer Person. Es ist wohl ja, eine lustige Auflistung. Vor allem der Zahnarzt im Ruhestand. Diese Fotos, ey. Mit diesen. Ja, die haben das hier enthüllt. Guck mal, das ist. Das ist Enthüllung. Oh, der ist also ein Marketingstratege. Warum? Oh Gott. Oh Gott. Und da haben die doch echt besprochen, dass man Leuten die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen kann, wenn sie sich scheiße benehmen, ergo Leute umbringen, vergewaltigen, immer wieder stehlen oder so. Und es ist natürlich, das ist menschenfeindlich. Also da würde ich auch als erstes an die Wannsee-Konferenz denken. Wenn man Kriminelle, die nachweislich kriminell sind, Gewalt anwenden und ähnliches, wenn man die des Landes... Oh. Dieser Plan... Ich meine. Computerspiel, oh, da. Ja, es ist so ein Rollenspielabenteuer gestaltet. Das Gästezimmer des Reporters. Das Gästezimmer des Reporters. Das Gästezimmer ist aufgemalt, sodass es nicht mehr. Also, ich glaube, dass Colonel Watson mit dem Kerzenständer im Gästezimmer des Reporters den Mord begangen hat. Ich Baron von Gato. Ja, der könnte es auch gewesen sein, aber... Satz genau, den ich mich nur erinnere. Ich habe den mir auch nur ausgedacht gerade. Ich habe mich auch an keinen so. Echten erinnern können. Ja, ich glaube, Baron von Gato gab es aber. Müsst ihr nochmal recherchieren. Oder ich verwechsel es gerade mit irgendwas anderem. Alice Weidel recht. Der Eintüter. Der Eintüter. Oh mein Gott. Oh, ist das schlecht, ey. Und dann haben die sich wohl auf den Floß gelegt, ne? Haben irgendwie einen Floß gemietet und haben dann auf dem Floß mit ihrer Kamera gelegen, um dann halt rauszufinden, dass die AfD kriminelle Migranten und Extremisten abschieben will und ihnen vielleicht sogar die Staatsbürgerschaft aberkennen will. Hätten wir ohne den Scheiß nicht rausgefunden, oder? Dass sie das wollen. Ja, es wird natürlich entgrenzt, irgendwie sozusagen so dargestellt, dass sie im Endeffekt alle Leute abschieben wollen. Und angesichts der Tatsache, dass es ja dieses Konzept des Ethnopluralismus gibt, was ja im Endeffekt besagt, dass die Leute alle glücklicher sind, wenn sie nicht irgendwie gemischt sind. Ja. Aber selbst wenn man diese Maximalforderungen, die der Herr S. ja durchaus geäußert hat, weil selbst wenn man die irgendwie jetzt nehmen würde, heißt das ja immer noch nicht, dass die anderen Leute auf dieser Konferenz A der Meinung von Herrn S. sind oder das dann in ihre Politik einfließen lassen, sondern ja, ich meine, dann mit gleichen Dingen würde man an die Frau Baerbock, wenn sie bei irgendeinem Machthaber war, die dann mit dem in Verbindung bringen, sagen, ja, vielleicht hat die da auch sich was abgeguckt. Also klar gibt es da Verbindungen. Ich meine, das ist der rechte Rand der AfD, klar. Ja, aber hier so zu tun, als hätte man da, also ich finde es vor allem gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus absolut unanständig, das Ganze auch nur in die Nähe der Wannsee-Konferenz zu rücken. Also ja, und das ist auch noch nicht mal so ganz klar, wie rechts diese Leute tatsächlich da sind, weil nach dieser Recherche hier von News, die mit Teilnehmern gesprochen haben, war das wohl gar nicht klar jedem, dass der Sellner da überhaupt teilnimmt. Also einer hat gemeint, jetzt hast du es gesagt. Ja. Fuck, unser Algorithmus ist tot. Ja, der Herr S. Der, Das rausschneiden so. Ne? Ich weiß nicht, wie die anderen das machen, aber... Vielleicht ist es auch mittlerweile nicht mehr so schlimm, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, also einer von denen hat jedenfalls gemeint, er wüsste das gar nicht, dass er da teilnimmt und hat aber auch gesagt, dass es ihn auch nicht jetzt abgehalten hätte, dahin zu gehen. Außerdem, ja, gibt es wohl irgendwie verschiedene, also die Korrektiv stützt sich da auch auf so eine Einladung, die denen irgendwie vorliegt, mit lauter Rechtschreibfehlern drin. Es gibt aber unterschiedliche Einladungen. Die eigentliche Einladung ist wohl eine andere Einladung. Also mutmaßlich hat Korrektiv die gefälscht. So ein Augmented Reality Game vielleicht, Oder wo irgendwer hat die die Clues gefälscht. finden musst. Weil ja, eigentlich hat der Herr S. da irgendwie einen Vortrag gehalten über einen sogenannten Masterplan. Wie Fortran ist der Herr S eigentlich? Und da ging es um, Geheim. Voll ja, geheim. irgendwie Aktivismus halt. Aber es ging jetzt nicht explizit um das Migrationsthema. Da ging es wohl nur am Rande darum und das war auch nicht das Thema von dem Vortrag. Ja, und dann, sie haben ja auch mit dem Veranstalter gesprochen. Das ist wohl ein CDU-Politiker, der dem das Hotel da gehört. Und die haben irgendwie 100 Veranstaltungen im Jahr von allen möglichen Leuten. Aktuell dreht da wohl auch irgendwie Babylon Berlin in dem Hotel. Und ja, der Veranstalter sagt halt, er kontrolliert das nicht, wer da hingeht zu irgendwelchen Veranstaltungen. Und das ist ja auch eine gute Antwort aus meiner Sicht. Das ist ja fast, als wäre der Kulturkampf eine Gefahr für Firmen, die Geld verdienen wollen. So. Was Ja, vor allem, wo aber hört anders man wäre dann das. auf? Ne? Also man macht sich das ja nicht zu eigen, nur weil da irgendjemand das mietet, um da irgendwas zu veranstalten. Also. Nein, Naja. Oskar, ich mag den Herrn S. einfach so aufgrund seiner Thesen nicht. Der muss keine Leute mit Hämmern überfallen und schwer verletzen. Ja. Also, und Ja, ich habe mir auch die Anlassung das ändert auch angehört. an meinen Ansichten egal welcher Couleur, Leute die Gewalt einsetzen, um Politik irgendwie durchzudrücken. Nicht? Und ich habe dem selber auch nie Gewalt vorgeworfen. Oh, jetzt habe ich ihn auch gesagt, verdammt. Ich finde, man kann Oh. das wohl irgendwie Masterplan nennen, aber geheim eigentlich nicht, ne? Das ist, die haben schon ziemlich klare Vorstellungen davon, wie sie das hinkriegen, dass die Leute irgendwie von sich aus abbauen Ja, das oder war dass ja sie gar irgendwie nicht der rausgehen. Masterplan. Also wie gesagt, es ging bei dem Masterplan nicht nur um dieses Thema. Es ging generell Das ist um auch richtig, ja. Strategie, um Ja, seinen geheim, Einfluss zu ne? steigern. Offen Und ich glaube, und da wird die so. ganze Sache auch jetzt viel gebracht haben, weil was es halt auf jeden Fall gebracht hat, wegen unseren dummen, dummen Politikern von den anderen Parteien, ist, dass jetzt alle Welt halt nur über das Stöckchen gesprungen ist, quasi zu sagen, nee, wir sind ja keine Menschenhasser, wir schieben keinen ab, so nach dem Motto. Na, also, das ist halt das, was bei allen Leuten jetzt angekommen ist, sozusagen Dabei. irgendwie sich darum zu kümmern, dass irgendwas hier besser wird mit dieser Migrationslage, ist ja Zum fünften, menschenverachtend zehnten Mal Moralkeule, das Ganze und ausgebügelt, auch, also ich das. verstehe es halt auch wirklich nicht, wie man jetzt wirklich nach dieser ganzen Geschichte da, 7. Oktober und so, weil ich dachte eigentlich, wir wären uns einig, dass wir so langsam mal an diese Doppelstaatler rangehen. Erinnert euch doch bitte an dieses Spiegel-Cover mit dem Scholz Sicher. drauf, Ja. mehr Härte bei Ja. Abschiebung zeigen oder sowas. Also die tun alle so, als wäre das das erste Mal, dass diese Idee irgendwo im Geheimen, ja, auf einer Konferenz, die man in die Nähe des millionenfachen Völkermordes einfach so stellt, einfach so, um Kapital draus zu schlagen aus den toten Menschen. Wie unappetitlich kann man sein, Korrektiv? Ich Ich meine, meine, dieses so Treffen war aufgemacht weder zum Riesending, besonders ne? herausstechend, noch war es besonders relevant. Ich meine, solche Treffen finden öfters statt. Ne? Das war jetzt wohl im November. Ne? Gut, dass Sie jetzt im Januar darüber berichtet haben, damit Sie nicht über die Bauern reden müssen. Aber solche Treffen finden die ganze Zeit statt. Irgendwelche Konferenzen, irgendwelche Sachen. Das ist jetzt nichts wirklich Außergewöhnliches, was da passiert ist. Und der Überhaupt Neofit gar hat nicht, in recht, keiner dass Dimension. wozu das Ganze geführt hat, ist, dass heute Demonstrationen in Berlin und Potsdam gelaufen worden sind. In Potsdam waren sowohl der Bundeskanzler als auch die Bundesaußenministerin bei Demonstrationen gegen rechts zugegen heute. Dafür haben die Zeit. Ja, bei dem Das Hotel ist denen haben sie wohl wichtig. auch demonstriert. Also haben im Endeffekt den Besitzer da auch eingeschüchtert, weil was bringt das sonst weiter? Wisst ihr noch, vor kurzem, ich kann mich irgendwie erinnern, dass an dieser Scheune mal dran stand, dass man zu den Leuten nicht hingeht. Aber hier ist es scheinbar auch wieder okay. Das ist ganz, ganz kompliziert, Chris. Das wird nach Seerecht geregelt. Bei Fähren zum Beispiel gelten ganz andere Regeln als bei Hotels. Ja, hier haben wir nochmal den Titel. Eine systematische Gesamtstrategie in Klammern Masterplan. Das war wohl Vernetzungstreffen mit Impulsvorträgen. Sagt ein Teilnehmer. Bald holen sie euch auch, weil ihr auch mal bei einem Vernetzungstreffen mit Impulsvorträgen wart, Chris. Den Abel und dich. Und irgendwo war ja noch eine richtig krasse, weil die haben auch bei Korrektiv angefragt und diese eine Antwort war sehr, sehr frech. Weiß nicht, ob ich die auf Schnelle nochmal wiederfinde, aber fand ich ganz schön frech. Ja, Mr. S. meinte auf jeden Fall, dass er nur hoffen würde, dass ich dieses Wort ja, Remigration sozusagen von seinem Inhalt jetzt bekannt machen würde dadurch. Und das scheint ja zu funktionieren. Ja, die pushen das ja auch im Bundestag jetzt schon seit Wochen und Monaten, habe ich auch schon mal darauf hingewiesen. Ja, aber ich glaube, das wird damit jetzt auf jeden Fall einen Durchbruch haben. Also das schätze ich auf jeden Fall so ein, dass das jetzt auch mehr in Zeitungsartikeln und so auftauchen wird, das Wort. Ja. Und damit war es ein metapolitischer Erfolg, wieder M sagen würde. Ich freue mich auch, dass ich heute bei den Weltraum offen da sein kann und hier mal drüber sprechen kann, was ich eigentlich meine. Ja. Es geht mir gar nicht drum, irgendwen da. Ich will nur blond, vielleicht blauäugig am besten. Ja, der Vosgerau war ja auch da und hat sich verteidigt auf Twitter, habe ich gesehen. Ja, hat aber auch gleich sein Amt verloren irgendwie, ne? Und dem reichen Typen, der da angeblich dabei war, der saß in irgendeinem Vorstand von irgendeiner Imbisskette. Hans im Glück, ja, habe ich auch mitgebracht. Christian Wimmer. Genau, die haben sich da getrennt von dem sofort. Wir sind überrascht und bestürzt. Ist das sowas wie Kochlöffel? Ist das sowas wie Kochlöffel oder was ist Hans im Glück? Das ist so eine Burgerkette aus München, die es aber auch in verschiedenen anderen Städten gibt, auch in Hannover. Zum Beispiel. Wir sind überrascht und bestürzt über die öffentlichen Vorwürfe. Einer unserer Mitinhaber habe zu einer Veranstaltung mit eingeladen, bei der Rechtsradikale die Remigration von Millionen Menschen, darunter auch von deutschen Staatsbürgern, gefordert haben sollen. Die Geschäftsführung der Hans im Glück Franchise GmbH, der Inhaberkreis und das gesamte Team sind zutiefst schockiert. Als Unternehmen Hans im Glück Franchise GmbH distanzieren wir uns klar von rechtsextremen Ansichten. Sie stellen das genaue Gegenteil unserer Grundwerte dar. Unser Mitinhaber Dr. Hans-Christian Limmer hatte, also das ist, soweit ich das bei News gelesen hatte, ist der irgendwie, was ist es, Bug Factory oder so? Irgendwas mit Bug. Da hat er irgendwie sein Geld mitgemacht und der ist halt auch Gesellschafter bei diesem Backwerk, genau so war es, danke Mama. Genau, und der steckt halt auch beim Hans im Glück drin und da haben sie ihn jetzt rauskatapultiert, sofort, irgendwie am nächsten Tag dann schon. Ja. Hans im Glück. Diese Profaner. Ja, und der Ding jetzt hier, was Gerau sagt, da ging es irgendwie um Briefwahl bei ihm. Und er hatte gemeint, junge Wählerinnen türkischer Herkunft könnten sich keine unabhängige Meinung bilden. Tatsächlich aber ging es in seinem Vortrag um ein konkretes Fallbeispiel, das die Hürden der Briefwahl verdeutlichen sollte, wie Vosgerau gegenüber News erklärt. Ihm sei es allein um die Frage gegangen, ob ein türkischstämmiges Mädchen, das in Anwesenheit mehrerer Brüder und der Familie einen Briefwahlzettel ausfüllt, tatsächlich eine unabhängige Entscheidung treffen könnte. Tja, sowas aber auch. Dies torpedierte die Wahlgrundsätze einer geheimen und freien Wahl. Ja, das tut es wohl. Das ist übrigens bei diesen ganzen Briefwahl-Dingen sowieso ja so ein Ding, auch bei den alten Leuten und so. Mit Ressentiments oder Unfähigkeit, auch politisch zu wählen, habe das nichts zu tun. Warum sollte er nicht vor einem Publikum über dieses Thema sprechen, das dafür empfänglich ist? Wir haben ja gleich noch was von der CDU auch, wo halt genau das Umgekehrte gefordert wird. Das ist so zutiefst lächerlich, diese Doppelstandards. Und wie gesagt, ich kann meine Verachtung für Leute, die das in die Nähe der Nazi-Verbrechen rücken, gar nicht tief genug ausdrücken. Also Das ist wirklich unsagbar. Ja, wie man sieht, ist das hier. Ja, es wird gefressen, ne? Eine schöne weinlich, lange Geschichte hier, die hier der Jan Caron und noch ein Kollege, nämlich Björn Harms, die haben das hier recherchiert und das ist journalistische Arbeit hier, wo man alle Aspekte beleuchtet hat und die Leute gefragt hat, die dabei waren und die es da betrifft mit dem Veranstalter und so. Und das Ding von Korrektiv ist aus meiner Sicht eine Operation und das hat ja auch, wurde ja auch so bei den sozialen Medien schon getragen, halt als Vorwand, um wieder zu sagen, da, guck mal, jetzt könnt ihr es nicht mehr leugnen und das Verbotsverfahren, warum ist es noch nicht im Gange, ist doch überfällig, wenn man das hier sieht, Wannsee-Konferenz, tralala. Ja, und es ist auch ein Riesen-Win für den Herrn S. und seine Kollegen, weil wie schon gesagt, haben die Leute darauf richtig beschissen reagiert, halt nur mit so einem LOL Menschenrechte und würde uns ja nie einfallen, hier irgendwie wieder loszuwerden, der hier nicht hingehört. Ja, das ZDF hat auch eine Expertin, die das alles einsortiert hat, eine gewisse Natascha. Da Schmuchel. Bin ich ja froh. Oder? Die haben eine echte, eine, die sich auskennt, gefunden. Ja. Genau. Was genau befähigt diese Frau? Dass sie geheime Treffen mit der Antifa macht. Dass sie jede Minute ihres, die sich jede Minute ihres Lebens von Nazis verfolgt fühlt. Kommunistin, sie ist eine Kommunistin. Das sind noble ja, Menschen, aber weißt du es nicht. Noble Menschen, die gegen Nazis sind. Wenn ich was über Verfolgungswahn irgendwie angeordnet haben will, frage ich dann einen Paranoiden. Oder vielleicht besser jemanden, der sich neutral mit dem Thema auskennt. Das ist so. Diese Maschine, das ist wie so eine gnadenlose Maschine, die alles plattwalzt. Sobald so ein Ding anläuft, klingelt bei allen wichtigen Playern das Telefon. Und dann werden die da rangekarrt, um alles platt zu walzen, was sich irgendwie regt an alternativen Fragen zu dem Thema. Ja, das Schöne ist ja hier, dass der ÖR-Block gleich die Demaskierung mit dazu liefert. Ne? Indem man den zweiten Tweet, ich weiß nicht, wie gut ihr den lesen könnt, genau. Aber der ist Hashtag Frilina. Also die Dame, die Andersdenkende mit Hämmern traktiert hat, mutmaßlich zusammen mit ihrer Bande, die ins Krankenhaus geprügelt hat. Die ist total cool, aber der Martin darf sich nicht mit seinen Freunden treffen. Sonst ist auch für die Künstler bald vorbei. Ne? Ich meine, ihr seht hier diese ausgebrannt, die Krisen, die dieser Welt überfordern, steht unter dem Bild, das unsere Zuschauer jetzt sehen können mit den abgebrannten Streichhölzern. Meine Lieblingsautorin bei der Taz, Simone Dede Ayivi, fühlt sich ausgebrannt. Es ist alles so viel und ich denke, das ist ein Gefühl, das viele Menschen nachvollziehen können, dass die momentane sozusagen metapolitische Lage einfach so erdrückend ist, dass das man an manchen Tagen halt echt nicht weiß, wie das alles weitergehen und vor allem enden soll. Und dass das auf die Psyche drückt und dass das irgendwie nicht die spaßigste Art ist, zu dem kann ich durchaus nachvollziehen. Aber es wäre ja ein Witz, wenn es in Kolumnen von der Frau Dede Ayivi mal um was anderes ginge als sie selber. Und so ist es auch hier. Okay, hier sind wir also schon wieder. Alle zwei Wochen erscheint diese Kolumne und jedes Mal, wenn ich mich äußern darf, dominiert ein weiterer Auswuchs von Menschenverachtung den Diskurs. Dann sitze ich hier mit meinen 3000 Zeichen Platz und nichts passt da rein. Also erstmal nach innen gucken. Erstmal von den 3000 Zeichen 250 für Introspektion nutzen. Wahrscheinlich macht es nicht mal Sinn, hier auszusprechen, was genau nun der Anlass für diesen Einstieg ist. Wer weiß, welche Gewalttaten noch verübt werden, bis diese Zeitung durch den Druck ist oder mit welchen faschistischen Netzwerken wir uns beschäftigen, wenn die Online-Redaktion aus der Frühstückspause ist. Oder der Planet ist verbrannt. Wer weiß? Es ist nicht so, dass ich denke, dass wir nichts zu besprechen hätten. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nur nicht, wie eine Kolumne uns dabei helfen kann. Ich selbst lese immer weniger Meinungsbeiträge. Mir ist nach Reportagen und Analysen und nach politischer Philosophie. Der Planet brennt. Und ich sitze in einem Büro. Die Themen dieser Tage passen selten in eine Spalte und sie passen eindeutig nicht auf eine Instagram-Kachel. Verkürzungen und Zuspitzungen führen zu noch mehr Polarisierung und Spaltung. Ich kann das nicht mehr sehen und will kein Teil davon sein. Ich will gerade weder provokant noch witzig sein. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Am liebsten würde ich mich mit einem Stapel Bücher zurückziehen. Lesen, nachdenken, mich mit GenossInnen austauschen, die gerade ebenfalls auf der Suche nach Orientierung sind. Mir ist klar, dass das Eskapismus ist. Und dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wenn nie wieder jetzt ist, dann ist jetzt Zeit zu handeln und nicht zum Lesen. Ich kann das nicht weiter, ich halte es nicht durch am Stück. Ja, ich weiß, wo man in welche Richtung man handeln will. Ne? Dann ist jetzt ich. Ja, das auch. Ich halte genau, es auch nicht für... Genau, in die Richtung zu denken für alle oder so. Ne? Gemeinschaftlich. Ach nee, das ist ein Kollektiv. Was man auch nicht genau. Ich halte es auch nicht für das richtige politische Klima, um Zeitungsspalten mit Befindlichkeiten zu füllen. Und doch nimmt persönliche Überforderung, Angst, Wut, Müdigkeit einen großen Platz in mir ein. Diese Überforderung und all die Gefühle sind politisch. Denn sie sind ganz klar keine Hormonsache oder etwas, das sich therapieren lässt, sondern den äußeren Umständen geschuldet. Wer stellt die denn her? Wer hat diese Dystopie denn erschaffen? Du jammerst darüber, was deine Hände geformt haben. Was der Kulturmarxismus geformt hat, darüber jammerst du jetzt. In dieser Stadt der Zugezogenen, in einem interkulturellen und internationalen Kulturbetrieb, in einer fucking Bubble tätig zu sein, bedeutet, dass die Krisen dieser Welt sehr nahe kommen. Das ist der pure Hohn. Sehr nahe kommen die Krisen, wenn in Kiryat Shmoneh mal wieder eine Rakete einschlägt, Simon. Dann kommen die Krisen nah. Aber in fucking Berlin, in deinem veganen Hipster-Burger-Shop, da bist du so weit von Krisen weg, wie du nur kannst. Und dann da zu performen, wie schlimm der Weltschmerz ist, puh, da muss man da Hut ab vor der Chuzpe. Kriege in der Ukraine, dem Nahen Osten oder dem Sudan, Repressionen im Iran, Erdbeben in der Türkei und Hochwasser im Ahrtal betreffen meinen Freundeskreis. Antisemitische Übergriffe finden direkt vor meiner Haustür statt. Es fällt mir schwer, Worte zu finden, die den öffentlichen Diskurs weiterbringen und gleichzeitig ganz persönlich zu trösten und zu helfen. Es verschlägt mir die Sprache. Ich lese aber seit 5 Absätzen Zeug über dich. Kündige. Lustig, sorry. Geschreibsel von Schreibenden, die sich darüber aufregen, dass sie was schreiben müssen, ist nervig zu lesen. Ich höre deshalb an dieser Stelle auf zu jammern. Vielleicht fühlt es sich auch nur an, merkwürdig an zu arbeiten, während andere meine Deportation planen. Sag mal, Simon. Ich sage ja, die fressen das überall, beziehungsweise sie reproduzieren das wenigstens. Während andere meine Deportation planen. Es ist so schamlos, wie ihr euch diese Sprache aneignet und wie ihr mit den Klischees spielt und wie ihr so tut. Ach Gott. Als wäre der die Juden von morgen. Es ist wirklich beschämend, dass das aus diesem Land solche Töne kommen müssen. Und das sage ich nicht, weil das würde ich auch sagen, wenn du kalkweiß wärst und ein Mann. Glaub mir. Das sage ich auch oft genug, auch wenn Männer scheiße reden. Und auch weiße Männer, Simon. Aber das hier ist wirklich unterste Schublade. Niemand plant eine Deportation. Und natürlich ist das ein Hotlink zu einem Artikel über den Herrn S. und seine Geheimtreffen. Ne? Also falls ihr das hier lest, wenn ihr gerade eure Jobs nicht richtig machen könnt, I feel you. Feels bad, man, möchte man hinzufügen. Faschisten soll Grundrechte verlieren. Will man ihn ausbürgern, oder wie? Faschist soll Grundrechte verlieren. Jetzt aber zackig. Nein, das ist jetzt eine neue Idee. Jetzt, ja, wo halt schon Verfassungsrechtler gesagt haben, das mit dem Parteiverbot. Wisst ihr, guckt euch mal das Programm. Wir haben damals bei der NPD, war das Programm ein wichtiger Aspekt bei dem Verbotsverfahren. Und wenn ich das so analysiere, muss ich sagen, da ist bei der AfD nichts für ein Verbotsverfahren. Also die Hürde für das Verbotsverfahren, dass man uns ständig unter die Nase hält, ist eigentlich, wenn wir es mit einem Rechtsstaat zu tun haben, so hoch, dass ein AfD-Verbot so gut wie unmöglich ist. Ja? Natürlich vor der deutschen Justiz und auf hoher See ist man auf komplett verloren. Auf dem Wannsee, ja. Auf dem Wannsee, genau. Da ist man nur, dann hilft einem nur Gott. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendein Verfassungsrichter oder mehrere sagen, nee, das muss verboten werden, weil sie selber glauben, das wäre so. Kann ich mir auch vorstellen. Das Verfassungsgericht hat doch beim NPD-Verbotsverfahren haben sie doch so eine Zwischenstufe eingeführt, hat der Vosgerau erklärt. Und zwar war eben klar, dass sie die nicht verbieten können. Und dann haben sie so eine verkürzte Version reingeschrieben, dass sie eben dann die Finanzierung verlieren, wenn die nicht entsprechend der FCEGO folgen oder so. Also es geht da, gibt da so eine abgemilderte Strafe. Und auch, dass sie dann teilweise nicht mehr antreten dürfen. Offensichtlich kann dann über diesen Weg wird dann versucht, hier den einzelnen Leuten, so den Höcke oder so, das abzuerkennen, dass er da wählen bzw. gewählt werden darf. Es geht ja vor allem ums gewählt werden, ne, denke ich mal. Ja. So ähnlich habe ich das auch verstanden. Aber ich finde halt auf jeden Fall den Shift so lustig, dass wir wirklich innerhalb von einer Woche irgendwie an die Scheunen dran schreiben, dass es ja wohl nicht sein kann, egal unter welchen Umständen, irgendwelche Leute hier wieder aus dem Land zu kriegen, die sonst was hier anstellen. Und auf der anderen Seite muss es doch wohl möglich sein, das hinzukriegen, dass der Höcke nicht mehr zu irgendwelchen Wahlen antreten darf. Hallo? Also. Dahinter steht eine Petition, die auf der Plattform Camp Act gestartet wurde. Ja. Wunder. 100.000 Unterschriften. Ein Schelm, wer koordiniertes Vorgehen vermutet, ne? Mit so einem hochgeheimen, super Watergate-ähnlichen Coup von Korrektiv und dann sowas. Und die Möglichkeit, ExtremistInnen die Grundrechte zu entziehen, ist im Grundgesetz vorgesehen. Voraussetzung ist laut Artikel 18, dass die Grundrechte zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht werden. Über die Grundrechtsverwirkung kann ausschließlich das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Die Grundrechtsverwirkung ist neben dem Parteiverbot ein Instrument der wehrhaften Demokratie. Es gab 4 Anträge bisher. Seit Bestehen der Bundesrepublik. Betroffen waren ausschließlich Rechtsextremisten, was ich schon mal lustig finde. Einfach nur so lustig, weil es waren ja nicht die Rechtsextremisten, die in den 70ern großflächig gemordet haben und auch Sympathisanten in der Politik hatten. Otto Ernst Rehmer, Vizevorsitzender der verbotenen Sozialistischen Reichspartei. Ja, das hört sich auch schon echt gefährlich an. Gerhard Frey, den kenne ich auch noch aus meiner Jugend, der Verleger der Nationalzeitung, sowie die Neonazis Thomas Dienel und Heinz Reiß. Alle 4 Anträge wurden vom Bundesverfassungsgericht jedoch abgelehnt. Nun. Und außerdem gibt's noch die Hürde für die Leute, die das gerne haben wollen. Die bisherigen Anträge wurden nach einer Dauer von 4 bis 8 Jahren entschieden. Also das würde auf keinen Fall verhindern, dass der Herr Höcke an der Wahl in Thüringen teilnimmt und dass, falls er eine Mehrheit zusammenkriegen sollte, er auch Ministerpräsident wird. Also es ist ein völlig stumpfes Schwert, aber es ist das Richtige zu tun in dieser Zeit. Ja, es ist so stumpf, als hätten sie sich schon angefangen, ihr eigenes Grab damit zu schaufeln, ne? So stumpf ist das schon. Ist so wahr. Also so wird das nichts, ne? Auf die Art läuft das nicht, glaube ich nicht. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Oh ja. Ja, Tarek Bayeh und sein islamistisches Netzwerk. Ist ja ein Herr, der mir auch hin und wieder mal aufgefallen ist, weil irgendwelche Leute ihn retweetet haben und hier die Ninvre Ermagen hat hier einen Artikel darüber geschrieben, über die, also auch nicht mit Konjunktiv formuliert, sondern sie hat hier halt Nachweise gefunden, wo er halt alle möglichen Akteure aus dem islamistischen Umfeld über die Zeit ja, quasi beworben hat oder im positiven Licht dargestellt hat und dann natürlich das übliche Zeug, Apartheid, Genozid und so weiter und so fort, rassistisches System. Und was hier halt auch noch sehr witzig war an dieser ganzen Geschichte, ist diese Meta zu diesem Artikel hier, nämlich dass ein Redakteur vom ZDF ihm diesen Artikel vorher hat zukommen lassen, bevor der veröffentlicht wurde. Und dass es dann wohl beim ZDF auch so eine gewisse Aufregung darüber gab, jetzt in diesem Sinne, dass man sich natürlich dann gefragt hat, wer hier so einem mutmaßlichen Islamisten irgendwelche Beiträge hier irgendwie steckt, Aber mit dem Höcke Moment, hier sympathisiert. das ist aber doch Ethics in Journalism. Das ist ja oft auch angekreidet worden. Wenn du was über jemanden schreibst, solltest du schon auch dessen Meinung dazu einholen. Weiß nicht, ob du ihm den ganzen Artikel vorlegen solltest. Aber du Naja, was solltest heißt. ihm schon die Möglichkeit geben, Ja, dazu aber was zu sagen. es geht ja Ne? hier um Social Media Beiträge von ihm. Es geht ja nicht irgendwie darum, dass man Ja, ihm aber. irgendwelche unterstellt, hinter verschlossenen Türen irgendwas getan zu haben, sondern es geht um Dinge, die in der Öffentlichkeit geschehen sind. Ja, aber man soll ja trotzdem immer auch alle Seiten fragen. Also, wenn das in dem Rahmen passiert ist, frage ich mich halt, warum er den ganzen Artikel vorgelegt hat. Aber insgesamt finde ich das schon in Ordnung, denjenigen zu kontaktieren, wenn es jetzt nicht um Strafvereidelung Naja, geht was oder heißt so. kontaktieren? Sie haben ihm diesen Artikel gegeben, damit er Ja. da sich vorher drüber aufregen kann und das schon mal schön den Brunnen vergiften kann, bevor der überhaupt draußen ist. Also er hat auch irgendwelche Chat-Sachen da getwittert, so schelmisch. Keine Ahnung. Ja. Und also ich bin halt nicht unbedingt der Meinung, dass man dazu ihn nach seiner Meinung fragen muss, weil das, was hier beschrieben wird, sind ja nur Dinge, die er öffentlich geäußert hat. Dazu würde ich jetzt gerne die nette Dame von der SPJ fragen. SPJ, ja. Ja gut, ich meine, es ist ja schon üblich, dass die Journalisten dann sagen, hier, ich schreibe einen Artikel drüber, würdest du dazu gerne Stellung nehmen zu den und den Punkten. Aber es sagt ja auch keiner, dass das nicht passiert ist. Es kann ja sein, dass der Journalist oder die Journalistin mit dem Kontakt aufgenommen hat, aber den gesamten Artikel hat vor Veröffentlichung dann, ja wie gesagt, da weiß ich zu wenig über den Hintergrund. Aber ja, konnte den schon mal zerreißen oder wie auf YouTube. Jo, Marxisten. Marxisten sind Ja, der die Guten. Papst. Die Kirche wird immer beliebter. Ne? Die machen sich selber beliebt. Papst, Marxisten und Christen haben gemeinsamen Auftrag. Ja, der Papst Franziskus ist ja sowieso so ein alter Kulturmarxist, ne? Und den Marxismus und dem Kommunismus eigentlich ganz zugesprochen, schon immer gewesen. Was ihn ja auch zu einer kontroversen Figur gemacht hat. Weshalb es ja auch relativ seltsam war, dass er überhaupt gewählt wurde. Aber Aus dann welchem Land kommt der denn nochmal? olle Kamellen sind Welchen das Land alles. kommt der denn nochmal? Buenos Argentinien. dias, Argentina. Genau. Argentinien, ja. Das ist ja kein Libertärer, Afuera, afuera. Ja. Hier gut, Papst Franziskus hat die marxistisch-christliche Dialoggruppe Dialob zum gemeinsamen Einsatz für Benachteiligte und gegen Korruption und Machtmissbrauch ermutigt. Ja, diese Dialob-Gruppe, die hat er selber gegründet im Jahr 2014, nachdem der vorige Papst, der Benedikt, ja eigentlich ein extremer Verfechter gegen den Kommunismus war, war das halt eine Sache, die in der katholischen Kirche nicht so Fuß gefasst hatte. Und er hat halt das politisiert. Und einerseits hat er das halt gerechtfertigt mit, ja, die katholische Kirche ist halt in gewissen Ländern stärker, wo der Kommunismus und Sozialismus halt einfach weiter verbreitet ist. Und das hat was mit Popularität zu tun. Da müssen wir mit der Zeit gehen und sowas. Aber tatsächlich ist er halt schon selber ein politischer Verfechter des Kommunismus schon immer gewesen. Er sagt so lustige Sachen wie, lassen Sie nicht zu, dass die Finanzen und der Markt das Gesetz diktieren. Sie sollten niemals aufhören, von einer besseren Welt zu träumen. Lassen Sie nicht zu, dass die Finanzen und der Markt das Gesetz diktieren, finde ich jetzt nicht falsch. Ja, man muss mutig sein, es gelte starre, trennende Ansätze zu überwinden, also zwischen dem Christentum und dem Marxismus, Auseinandersetzungen mit offenem Herzen zu führen und einander zuzuhören, ohne jemanden aus politischen, sozialen oder religiösen Gründen auszuschließen. Ja, weil hier Religion, Opium des Volkes und sowas, Katholizismus ist in Ordnung, ne, weil unter ihm ist das ja ein sozialistischer Katholizismus. Naja, die großen Diktaturen wie der Nationalsozialismus haben beispielsweise arme, arbeitslose, obdachlose Migranten und Ausgebeutete ausrangiert und sogar getötet, im Gegensatz zum sozialistischen Regime natürlich. Ja, ne? Definitiv, ja, ja. Um Solidarität und Gerechtigkeit. Das ist ja ethisch total cool, das merkt man ja auch in Xinjiang. Ne? Also. Da vor allem. Ja. Um Solidarität und Gerechtigkeit zu erreichen, müssen Systeme von Ungleichheit in ihren Absichten geläutert werden. Auch durch radikale Perspektivwechsel bei der Aufteilung von Herausforderungen und Ressourcen zwischen Menschen und Völkern. Mhm. Aufteilung von Ressourcen. Es gelte, seine politische Kreativität in den Dienst einer menschlichen Gesellschaft zu stellen. Sagte der Mann im Kleid in seinem Palast. Genau. No, it belongs to the poor, says the Pope in Rome. Ja. Warum irgendjemand ein Problem hat, kann keiner verstehen, aber nicht nur deswegen. Ja, ich weiß nicht, kommt das mit dem Afrikanischen auch noch? Ja, später. Kommt später, ne? Ja. Also die katholische Kirche macht auf jeden Fall gerade einiges richtig, aus Atheistensicht, ja. Ah, schon wieder so ein Wanderwitz. Genau. Und dann kommt der Herr Wanderwitz und setzt es auch gleich um. Der hat den Papst reden gehört und hat gedacht, ich bin ja doch in der Christlich-Demokratischen Union, dann machen wir das jetzt auch. Der möchte nämlich, dass die CDU einen neuen Umgang mit der Linken pflegt. Ihr habt euch nicht verhört mit der Linken, mit der Mauerschützenpartei, der SED, Kommunisten. Da soll die CDU einen neuen Umgang pflegen. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass man Angst vor der AfD hat. Und deswegen hat der ehemalige Ostbeauftragte, das ist noch der größte Wanderwitz, wenn ihr mir diesen Witz erlaubt, an der ganzen Geschichte. Er ist der ehemalige Ostbeauftragte und sagt, wir müssen uns der SED öffnen als CDU. So wie die Linkspartei sich in den letzten Jahren entwickelt hat, müssen wir als Union noch einmal neu ausbuchstabieren, ob im Unvereinbarkeitsausschluss tatsächlich die Linke mit der AfD in einem Atemzug und mit dem gleichen Ergebnis behandelt werden sollte. Warum sollte man Extremisten verschiedener Couleur verschieden behandeln, frage ich mich da. Beide wollen Umsturz, beide wollen, also wenn man die überhaupt in einen Topf tun will, weil ich, also von Linken habe ich schon mal gehört, dass 1% der reichen Leute erschossen werden sollen nach der Revolution. Ich denke aber sicher hat irgendwer von der AfD in einem betrunkenen Zustand auch schon Unsinn geredet. Also warum nicht beide Extremisten gleich behandeln? Entweder oder. Also das ist ja sowieso die Frage, warum die AfD rechts liegen gelassen wird, während die SPD mit einer Mauerschützenpartei kungeln kann, ohne dadurch wirklich irgendwie Nachteile zu haben. Ne? Weil die Konservativen immer abbiegen, links am Ende. Die Linkspartei hat sich entradikalisiert, betonte Wanderwitz. Die CDU tut deshalb gut daran zu prüfen, ob sie noch richtig steht. Ja, ist ja die Frage, ne? Der Ja, kein bisschen parlamentarische. radikal ist die. Nee, nee, kein bisschen. Überhaupt nicht radikal. In Berlin ist dann der Thorsten Frei, der parlamentarische Geschäftsführer, aufgewacht, weil sein Spinnensinn hat geklingelt und hat dann gleich gesagt, die Linkspartei ist trotz allem die Nachfolgepartei der SED. Sie hat sich noch nicht glaubhaft vom DDR-Unrechtsstaat distanziert. Eine Zusammenarbeit mit der CDU, mit einer sozialistischen Partei, würde zu noch mehr Unzufriedenheit im Land führen und den rechten politischen Rand stärken. Ihr arbeitet teilweise mit den Grünen zusammen, Ja, ich das wollte wisst gerade ihr sagen, schon, ne? hoffentlich erinnert man sich daran bei der nächsten schwarz-grünen Das, nur Koalition. weil man Marxismus grün anmalt, ist es immer noch Marxismus, Wanderwitz. Was ist denn Degrowth? Was ist denn Teilen, Teilen, Teilen? Fortschritt und Menschenwürde ist das doch, glaube ich, oder? Ist doch gar kein Kommunismus. Juhu! Da freue ich mich aber so sehr drüber, dass das endlich mal jemand aufs Tapet bringt, Fortschritt und Menschenwürde. Ja, die CDU, meine Damen und Herren. Nicht in der besten Form im Moment. Und gleichzeitig sagt der Merz, er will hier einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Werteunion herbeiführen, dass du nicht mehr gleichzeitig in diesem Verein sein darfst und in der CDU. Also die CDU will auch den Weg des Dodo gehen. Ich meine, die Ampel ist ja schon auf dem besten Weg dahin. Allen voran die SPD, aber ja, die CDU will auch ein Stück von dem Kuchen. Ich verstehe es nicht. Tja, die folgen nur dem Aufruf des Papstes, wie du es schon anfänglich gesagt hast. Tote Christen zu wählen. Weißt du, was Johannes Paul dem Typen erzählen würde? Also den Fight würde ich gerne sehen. Ja, Marxismus ist cool. Warte, mein Freund. Der hätte die ganze Glaubenskongregation hätte der mobilisiert. Der Benedikt hätte ihn festgehalten und der Johannes Paul hätte so lange zugehauen, bis Ruhe gewesen wäre in Minecraft. Tja. Er hätte Im eine Peitsche Vatikan. genommen. Oh ja, ich glaube, dem wäre der Kopf geplatzt, wenn er das gehört hätte, dem guten JP2. Ja, der wusste es ja, der hat ja versucht, ihn zu verhindern. Hat es aber nicht geschafft. Dann war er weg, wegen der Vatikanbank-Angelegenheit, ja. Nee, nee, war ja auch der einzige Papst, der weiter sein Dasein fristen durfte. War ja, aber Das war das. aber nicht JP2, das war Das war J.R. Benedetto. Ewing. Ja, okay, ich meinte Benedetto. Der Benedetto war ja der Antikommunist. Der einzige Papst, den ich jemals live gesehen Live und in habe. Farbe. Ja, Benedetto. live und in Farbe gab es auch ein Treffen der Israel-Feinde in Berlin bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Juhu. Ja, die haben ja einen Erfahrungsbericht. Ja, wir sind ja bei solchen Erfahrungsberichten bei anderen Sachen ein bisschen kritisch. Allerdings, das, was hier in dem Erfahrungsbericht wiedergegeben wird, hört sich alles sehr plausibel an. Und sind schon ein paar krasse Beispiele dabei, aber die halten ja gar nicht mal so sehr hinter dem Berg mit ihren Ansichten teilweise. Also auf der Rosa-Luxemburg-Stiftung Konferenz war im Endeffekt ja das gesamte linke Spektrum davon, also offene Grenzen hatte der jetzt nicht so groß thematisiert hier, diese Sachen, aber halt die ganzen Marxisten, Antizionisten und ja, ehemaligen DDR-Leute sind halt dort gewesen, ja. Und ein paar Beispiele, ne? Ne, ist nicht die gesamte Hamas ist strukturell antisemitisch. Ne, das Baby ist enthauptet worden sein, ist widerlegt und überhaupt durch Bombardements in Gaza seien sehr viel mehr Kinder ums Leben gekommen. Ne, die Hamas ist bereit für den Frieden und solche Sachen. Ne. Sexualisierte Gewalt ist kein Thema. Systematische Vergewaltigung durch die Hamas. Da seien keine echten Belege und keine Zeugen zu finden. Hingegen sei verbrieft, dass die israelische Armee Gruppenvergewaltigungen an palästinensischen Frauen begangen habe. Da kommt der Kommentar, wer eine solche Weltsicht hat, lässt sich von Fakten nicht irritieren. Ja, ob die Hamas Terroristen sind, unterm Strich sind das den Leuten egal. Es geht darum, Palästina in einen sozialistischen Staat umzuwandeln. Derzeit braucht es die Hamas, um das Klassenbewusstsein zu stärken in Palästina. Ja, weil, jo. Ist eigentlich der perfekte kommunistische Staat, 100% aus dem Ausland finanziert, könnte funktionieren. Ja, die Leugnung der Gräueltaten der Hamas ist hier gesellschaftsfähig. Es gibt noch was anderes, was unwidersprochen bleibt. An einem Stand wirbt der Verband zur Pflege der Traditionen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR. Ja, und da posieren die mit den alten Grenzflaggen und Mitglied Andreas Reinecke erklärt, die Sache mit dem Schießbefehl an der Mauer müsse man von zwei Seiten betrachten. Schließlich habe jedermann die Möglichkeit gehabt, einen Ausreiseantrag zu stellen. Die DDR hat sich auch schützen müssen. Und überhaupt, die Grenztruppen hätten nur nach Vorwarnung geschossen und zuerst nur auf die Beine. Ja, das klingt alles wie das Zeug, was ich von der Regierung heutzutage höre, wenn die kritische Rückfragen bekommen. Alles wunderbar. Klar, der Veranstalter sagt natürlich, auf der Bühne würde niemand die Gelegenheit bekommen, zu leugnen, dass die Hamas Zivilisten ermordete. Aber an den Ständen können alle ihre Positionen vertreten. Außerdem, wichtig sei zu sagen, sowohl die Hamas als auch Israel würden den Tod von Zivilisten in Kauf nehmen, Israel aber in sehr viel größerer Dimension. Tja, und so sind sich alle einig in einer Weltsicht, die ganz spezielle Bündnisse schafft. Ne, auch drei Botschaftsgesandte sind gekommen aus Russland, China und Weißrussland. Das Publikum spendet freundlichen Applaus. Ja, schon ein voreingenommener Artikel, aber anhand von ein paar Beispielen, die hier ich jetzt ja auch schon genannt habe, auf jeden Fall eine etwas unappetitliche Veranstaltung, würde ich mal behaupten. Ja. Tja, ja. Gibt es auch eine Vereinigung der ehemaligen, ich frage jetzt lieber besser nicht, von anderen Wächtern aus anderen alten deutschen Regimen, ob die auch offiziell irgendwelche, nee, dürfen sie bestimmt nicht. Hier, Einigung des Internationalen Währungsfonds mit Argentinien. Milei will knallhart sparen. Afuera. Schottie, neue Züricher. Ich meine, dass da ein Umbruch stattfindet, ist klar. Und dass der Milei die Staatsfinanzen wieder auf normale Füße stellen will, finde ich jetzt auch erstmal gut und nachvollziehbar. Ich meine, es heißt in dem Artikel, dass er das jetzt irgendwie schnell aber machen müsste, weil sonst ereilt ihn die Inflation und dann der Widerstand der Bevölkerung. Wobei ich mich gefragt habe, wo denn da jetzt die Inflation herkommen soll. Die arbeiten doch jetzt mit dem Dollar. Ja, also das ist irgendwie ein bisschen Quatsch gewesen, glaube ich, von der Züricher. ansonsten ist Milei weiter auf Sparkurs und es gibt wohl auch ein bisschen Proteste, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber nicht viele. Ja. Und er hat aber mit seinem Wahlsieg ja eine Mehrheit errungen. Von daher kann er ganz schön viel durchsetzen. Schauen wir mal, wie weiter dann geht. Ne? Und jetzt machen sie auf jeden Fall erstmal Sparkurs und wollen mit dem Währungsfonds wieder übereinkommen, damit sie da ihre Schulden mal abgebaut bekommen. Es geht wohl im Prinzip so weiter wie bisher mit den Abzahlungen, aber er hat da wohl einen besseren Plan, weil er eben auch nicht mehr so hohe Staatskosten haben möchte. Ne? Hat er da wohl was über, sozusagen, dafür. Ja, wird sich zeigen, was das für wirtschaftliche Auswirkungen hat, was Argentinien macht. Man muss sagen, Argentinien hat ja so eine krasse Inflation schon gehabt, dass nicht mehr so viel eine Rolle spielt. Da können die schon viele Sachen machen. Tragödie ist finanziell gesehen eh schon da. Wir haben vor einiger Zeit über Twitch gesprochen, über diese Geschichte mit dem, ihr dürft jetzt doch eure Brüste zeigen und drei Tage später bitte keine Brüste mehr zeigen, dieses Hin und Her. Wenn man jetzt diese Entwicklung sieht, steht das in ein bisschen anderen Licht. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe es in irgendeinem von diesen typischen Kommentarvideos gesehen, ich glaube hier bei Clownfish. Also das hier sieht eher wie, wenn man das hier sieht, nämlich dass 500 Leute entlassen wurden und damit ca. 35% der Belegschaft bei Twitch, fühlt sich diese Geschichte mit dem, ihr dürft eure Brüste zeigen, so ein bisschen nach einem verzweifelten Cash-Grab an, um kurz vor Ende des Jahres nochmal einen guten Abonnementzuwachs zu bekommen, um gegenüber Amazon halt vertreten zu können, warum man seit Jahren ohne Profit so viel Geld in den Sand setzt. Also hat ja auch der Chef von denen zugegeben, dieser Laden hat noch nie einen Pfennig verdient. Finde ich immer faszinierend, dass Läden wie auch Twitter zu so einer riesigen Macht aufsteigen können in ihrem Bereich, ohne dass ein Pfennig verdient wird. Ja. Und jetzt sind wir natürlich, ist halt traurig immer, wenn jemand seinen Job verliert, ist klar, aber wir erinnern uns vielleicht auch nochmal an, das ist dann wieder, da müssen jetzt die Leute schon etwas länger zuhören. Wisst ihr noch, dass Dierkin diese Moderatorin, die sich für einen Reh gehalten hat auf Twitch und die so rumgeprahlt hat. Ich erinnere mich, ja. Ja, wie sie Leute bannt und blockt. Und ich denke, im aktuellen Klima kann es gut sein, dass auch Twitch vielleicht hier einfach auch mal ein paar Leute los wird. Wir hatten das ja, mit welcher Firma hatten wir? Bungie hatten wir vor einigen Wochen, wo auf mysteriöse Weise vor allem auch Leute aus den sogenannten Clubs gefeuert wurden, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie halt sich für LGBTQA oder Black People einsetzen, weniger durch Videospiele programmieren. Vielleicht sucht Twitch ja hier einen ähnlichen Ansatz. Würde ja auch wieder zu unserem Kulturkampfthema vom Anfang passen. Dass Twitch vielleicht sagt, okay, wir haben es jetzt so probiert, es bringt kein Geld, vielleicht sollten wir doch wieder das ganze Stück zurückfahren, ein bisschen weniger woke sein und gucken, wie es dann läuft. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt 500 Angestellte haben, aber gut. Ne, 500 waren ja noch 35%. Also ja, dreimal so viel. 1500 Angestellte. Ja, die Tarifergebnisse im laufenden Jahr oder im letzten Jahr waren ja einigermaßen immer so um die 10%. Die Verdi hat aber wohl scheinbar ein schlechteres Ergebnis abbekommen und beschwert sich hier in Form von zwei Aktivisten des öffentlichen Dienstes, beziehungsweise der aus der Verdi eben. Ja, sie kriegen wohl eine Einmalzahlung gestreut über 2 Jahre und der Tarifvertrag soll jetzt auch zwei Jahre weiter gültig bleiben, bei 5% Zuwachs oder so, 5,5 glaube ich. Und das ist irgendwie zu wenig. Kann ich ein bisschen verstehen. Die haben sich vor allem darüber beschwert, dass sie immer die Tarifergebnisse aus der Zeitung erfahren oder aus dem Fernsehen. Das ist auch keine schöne Art. Ja. Also die öffentliche Dienst, die jammern momentan etwas. Ob das ganz berechtigt ist, weiß ich nicht genau. Eigentlich verdienen die ja nicht so schlecht unbedingt für die Tätigkeiten. Ja, aber gebraucht wird es ja eben trotzdem. Ne? Ja, den Effekt spürt ja trotzdem jeder, egal wie viel er verdient. Also ab einer gewissen Grenze ist es ihm egal, aber bis dahin ja, spürt den ja jeder. Wir reden also auch von Problemen. Außerdem sagen sie noch irgendwie, dass es zu wenig Leute gibt, die da arbeiten. Ja, genau, wir haben tierisch niedrige Staatsquote. Wir brauchen da mehr Jobs, genau. Ja. Es bewirbt sich kaum mehr einer auf ausgeschriebene Stellen. Ja. Da sind wir nicht die Einzigen. Das ist überall im öffentlichen Dienst so, auch in Bezirks- und Bürgerämtern. Ja, da merkt man das auf jeden Fall auch. Ja. Wissen, was können Können nicht die Gleichstellungsleute umschulen auf Passaussteller oder so? Sich endlich mal nützlich machen. Jo. Ja, das hat uns auch der Ebel mitgebracht. Wie gestalten wir zukünftig unsere Arbeit? Ja, Alter. Video. Da kriege ich ja Anita-Flashbacks. Arbeit ist ein schöner Ort, aber nicht für alle, sagt Lena Marbacher, Expertin für New Work. Mit Uni Kato spricht sie über die Herausforderungen des Arbeitslebens und die Arbeitswelt der Zukunft. Ja, Deutscher Rundfunk. Das ist ein 6-Minuten-Video. Ich habe keine Ahnung, ob wir uns daraus jetzt einen Ausschnitt angucken sollten, laut Ebel oder so, hat er uns nicht geschrieben. Wir können ja mal reinhorchen. Also, mal. Heute sind wir ja gut in der Zeit. So, soll ich das noch verfälschen, die Stimme von der Dame? Vielleicht aber besser, was auch ankommen lassen. Ja, besser vielleicht den Zerra reinmachen. Diese Staatsmedien sind ja so hinterlistig. Oh Gott. War das der Kafka? Alter, meine Güte. Ist der alt geworden? Ja, scheinbar, ne? Alter Schwede. Ja. Kein Ton? Ich habe auch keinen Ton, ne? Ach so, sorry, ja. Ich bin sehr schlau. So, jetzt kommt der Ton. Du musst ja auch einen hohen IQ haben, wenn sich dafür ein, eine Wirtschaft zu gestalten, die für alle gerecht ist. Hört sich nach Utopie an? Wir fragen nach. Hallöchen. Hallo. Wenn wir jetzt mal so deinen Hintergrund beleuchten, der Grund, warum wir beide über Arbeit reden, ist welcher? Also was ist eigentlich so dein ursprünglicher Background? Mein ursprünglicher... Was haben wir überhaupt mit Arbeit zu tun? Eigentlich gar nichts. Oder wie? Ja, nur theoretisch. Was ist denn dein Background? Hast du schon mal was gemacht mit Arbeit? Vielleicht so, über Arbeit. Vielleicht so Stagehand wie Emilia Fester oder hier, was war der andere aus Gießen, der Bundestagsabgeordnete? Hier irgendwie Kostümanimateur. Mit der Background würde man sagen, hat gar nicht viel mit Arbeit zu tun, weil es einfach nur natürlich auch ein Beruf ist. Ich habe mal Produktdesign studiert und bin aber relativ schnell dann in so eine, sagen wir mal, damals entstehende Nische gegangen, nämlich das, wie Gestaltungsprozesse. Wir haben nicht das Videobild eingeblendet. Ja, ich habe es extra weggenommen, damit das auch, okay. Nicht. Sorry. Aber ich kann euch nochmal wieder ein Standbild zeigen. Die beiden Herrschaften sitzen da jetzt. Ich hab beides dann jetzt gemacht, Bild und Ton. Weil es hat in der Vergangenheit immer nicht gereicht, das nur zu verfremden. Auf andere Arbeitsformen sozusagen angewendet werden kann, weil das Thema Innovation und irgendwie wir müssen innovativer werden zu der Zeit sehr groß war. Und dann habe ich sozusagen eigentlich nur noch... Oh Gott, ist das schon wieder für ein Gewäsch, das Thema Innovation war zu der Zeit sehr groß. Oh Gott. Das ja, Thema Innovation war zu der Zeit sehr groß. Und da habe ich mir gedacht, ich bin so schlau. Die Leute arbeiten alle falsch. Ich habe Produktdesign studiert und wohne wahrscheinlich in Berlin, dem Haarschnitt nach zu urteilen. Ich finde, das Standbild solltest du den Kollegen draußen auch irgendwie zugänglich machen. Bitte schön. Das ist wirklich gut. Das zeigt so ein bisschen ihre Persönlichkeit auch. Ja, wer mit dem lackierten Finger auf andere Leute zeigt. Sie ist so ein bisschen Typ Fräulein Rottenmeier früher aus der Heidi-Fernsehserie. Hauptsächlich diese strenge Brille und diese komische Dutt auf dem Kopf. Schlimm. Oder eine ganze Zeit lang Gestaltungsprozesse, prototypisches Arbeiten auf andere Branchen angewandt. Und so bin ich da so reingerutscht. Wie würdest du denn die Bedeutung von Arbeit generell so für den einzelnen Menschen beschreiben? Ja, muss sich alles ändern, würde ich sagen. Es wurde immer falsch gemacht. Ja, für sie ist Arbeit so eine Art Prozessbewältigung oder so. Ja. Und ist auch unendlich und dann anstrengend und unkreativ. Ja. Das ist, dann würde ich die Rückfrage stellen, was ist Arbeit? Also wenn wir über Arbeit reden, dann reden wir meistens von Erwerbsarbeit. Also alles, was wir tun, um Geld zu generieren, um unser Überleben zu sichern. Letztlich ist ja aber auch sowas wie Sorgearbeit Arbeit. Care-Arbeit. Oh nein, die unbezahlte Care-Arbeit. Abmalweg ist Arbeit. Abmalweg, mehr nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, da gab es da irgendeine Formel. Aber... Aber es ist ein großer, großer Baustein, um unser Wirtschaftssystem und unsere Gesellschaft sozusagen an der Existenz zu halten. Und Alter, auf der anderen Seite mit. Ich sehe das doch nicht gerade im Fernsehen, oder? Ja, Arbeit gehört zu den Sachen, die man machen muss. Oh mein Gott. Ja, aber da meinte sie doch jetzt gerade die unbezahlte Arbeit. Das ist die, die uns alle am Laufen hält. Die bezahlte Arbeit ist egal, die können wir auch drauf verzichten, aber. Die wahrhaft wichtige Arbeit ist doch die von unseren Berliner Designstudenten. Immer mehr Wohlstand mit immer mehr... Das Standbild wäre schön gewesen eben auch wieder. Aber jetzt ist es nicht so gut. Möglichkeiten, die wir als Gesellschaften sozusagen erreicht haben, ist Arbeit auch mehr zu einem Ort von Sinnsuche geworden. Und das hat vielleicht manchmal ganz gute Seiten, das hat aber auch negative Seiten. Ja, weißt du, Mädchen, das ist ein Indikator dafür, dass deine Arbeit überflüssig ist. Sorry. Alter, an manchen Tagen habe ich voll Spaß an der Arbeit und dann gibt es so andere, da will ich ja gar nicht hingehen. Total verrückt, oder? Weisheiten um 11. Binsen, Weisheiten. Also, das habe ich auch schon gemerkt. Es gibt echt so Leute, die irgendwie irgendwelche komischen Strategiebücher und sowas rumliegen haben mit von wegen sinnstiftender Arbeit und so, wo ich mir dann denke, ey, wenn ihr euch diese Frage stellt, warum mache ich das ja eigentlich, dann braucht ihr das auch nicht machen. Also dann liegt das Kind bereits im Brunnen. Seiten. Wenn wir direkt darüber sprechen, wenn wir jetzt mal so die Arbeitsrealität in der Gegenwart uns angucken, wie würdest du die beschreiben und was würdest du sagen, funktioniert da und was nicht? Also ich glaube, für Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter ist Arbeit gerade ein relativ schöner Ort, weil sie viel selbst bestimmen können. Alleine schon aus dem Grund, dass wir Das Wissen was, können die selber bestimmen, oder was? Das was wird für nicht eine unsagbare gefunden oder Generalisierung so? Auch. Das denken die Arbeit, sich das raus. Ist halt so, ne? Das ist ja für alle gleich. Und jeder hat da die Möglichkeit, irgendwie mitzubestimmen und so. Der Witz ist ja. Hat die jetzt gerade. Nee, hat die jetzt gerade echt gesagt, dass das quasi die Leute sich das Wissen selber überlegen und bestimmen, was das Wissen ist? Weiß ich nicht genau. Ja, das klang für mich so. Das ist so schön, dann können die sich das selber überlegen. Ich spule nochmal ab. Wissenschaftlerinnen und Wissensarbeiter ist Arbeit gerade ein relativ schöner Ort, weil sie viel selbst bestimmen können. Alleine schon aus dem Grund, dass wir viele offene Stellen haben. Also es gibt in Deutschland gerade 2023 die Zahlen ungefähr 800.000 unbesetzte offene Stellen. Also Fachkräftemangel, der ist überall. Der ist in diesen hochgebildeten oder hoch... Wissensarbeiter... Ich glaub, okay, jetzt meinst du irgendwie, damit die können sich ihren Job aussuchen, oder wie, so meinen sie das jetzt, Wissensarbeiter sind Callcenter-Agents, die mit Knowledge-Databases umgehen. Das sind Wissensarbeiter. Ich glaube, oder meinst du das eher so jemanden, der eine Ausbildung hat. Also jemand, der Wissen mitbringt oder so, der kann sich jetzt aussuchen, wo er hingeht, das stimmt schon. Ja, das ist wahrscheinlich so ein geforst genderneutraler Begriff für Lehrer oder so. Aber wenn du nun mal Wurstfachverkäuferin bist, kannst du dich ja nicht zum Kernphysiker bewerben oder so. Also es ist auch wieder so eine Illusion eigentlich, was sie hier gerade bringt. Ich meine, okay, wenn du coden kannst, kannst du verschiedene Bereiche oder so. Aber wenn du halt, wie gesagt, aber so Leute schließt sie, glaube ich, aus ihrem Denken auch komplett aus, wie halt Wurstfachverkäuferin oder keine Ahnung. Absolut. Also Wissensarbeiter, die ihren eigenen Arbeitstag strukturieren können, da gibt es 800.000 offene Jobs in Deutschland für, ja? Mhm. Und bei diesen 800.000 sind keine Ahnung, Kellner oder irgendwie sowas dabei. Nee. Webdesigner sind das alles. Das bestimmt, ja. Ich würde sagen, das ist alles sehr Kafka-esk, was wir hier sehen. Ja, vor allem, da sitzen dann rechts sitzt ein Typ, der in seinem Leben halt Musik und Werbung angesagt hat und dann irgendwie als Moderator rumgerutscht ist. Und eine Tante, die nie was anderes als eine Universität von innen gesehen hat. Und die unterhalten sich über Arbeit. Und da soll was bei rauskommen. Das ist. Die wissen das. Es heißt die doch immer, es dürfen läuft. Sich keine Unbeteiligten über Themen. Wenn es um schwarze Menschen geht, dürfen Weiße auch nichts dazu sagen. Ja, guck mal, du Warum hast doch gar nicht die Zeit. Du hast doch gar nicht die Zeit, dir wirklich Gedanken zu machen. Du bist doch drin in diesem System gefangen. Du kannst doch gar nicht sehen, was überhaupt besser wäre. Diese Leute haben die Außenperspektive. Die können das festlegen. Die wissen, wie es gut funktioniert. Ja, Kafka und die anderen, die wissen Bescheid. Hochqualifizierten Jobs, genauso wie eben in weniger qualifizierten Jobs. Und WissensarbeiterInnen können deswegen auf jeden Fall relativ viel diktieren, was sie möchten. Das wird ja dann oft so als, man ist zu faul zum Arbeiten und ist so fast so ein bisschen frech, weil man irgendwie fordert, es soll jetzt alles flexibel sein. WissensarbeiterInnen sind Sie und Ihre Freunde. Das sind die hippen, jucken Leute, das sind Wissensarbeiter, die jetzt mit dem neuen Wissen kommen und uns sagen, wie es geht. Jetzt habe ich es verstanden. So ein bisschen frech. Ich will frisches Obst am Platz und ein Spa und freitags Fischtag und sowas meint sie. Sie meint wirklich diese dummen Goodies, die Firmen ihren jungen Leuten geben. Wo die jungen Leute dann sagen, oh super, ich krieg eine Gym-Mitgliedschaft oder so. Ein frischer Obstkorb. Ja. Ich will, dass da ein Fahrrad bei mir hängt und eine LGBT-Fahne, so wie hier. Ich will, dass das Fahrrad in den LGBT-Farben gestrichen ist. So, das schreiben sie jetzt rein in den Arbeitsvertrag. Und dass ich nur 20 Stunden die Woche komme. Weil das für meine Work-Life-Balance wichtig ist. Ich lasse mich doch hier nicht ausbeuten. Bitte nicht frech sagen, dass ich keine Lust zum Arbeiten habe. Was meinen Sie mit, wir rufen Sie an? Und irgendwie soll es auch noch schön aussehen. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch eher einen desolaten Zustand. Das prominenteste Beispiel, was wir, glaube ich, alle gerade erlebt haben, durch die Pandemie auch ganz besonders, ist ein Gesundheitssystem, in dem Menschen arbeiten, in dem massiv Mitarbeitende fehlen. Und die fehlen da eben unter anderem gar nicht unbedingt nur, weil das Geld fehlt, also weil das Gehalt nicht gut genug ist, sondern weil die... So wegen der Impfpflicht und so, ne? Das sagt sie doch jetzt bestimmt, oder? Oder was meint ihr, was ihr jetzt sagt? Warum fehlen die Pflegekräfte? Am Geld liegt es ja nicht. Nee, sie hatte gerade gesagt, daran liegt es nicht. Das hat sie schon ausgeschlossen. Ja, oder das ist die Diskriminierung. Diskriminierung. Weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Das heißt, es gibt, würde ich sagen, irgendwie einen luxuriösen überall, Zustand also und total. Blut und Kotze und tote Menschen. Also das ist schlecht für mein Chakra, Dingens, Karma, Bums. Ja, das ist die Realität in der Pflege. Es gibt zu viele Kranken. So hört sich das an, was sie sagt. Ich meine, dahinter liegt natürlich ein wirkliches Problem, dass die Arbeitsbedingungen abseits von den normalen Arbeitsbelastungen halt scheiße sind. Das stimmt schon, aber kann sie hier einfach nicht wirklich glaubwürdig vortragen. So nee, ja. Wäre ich auch der Erste, der da auch eine Lanze für brechen. Ja, ich sehe es in meiner täglichen Arbeit, wo ich mit Leuten aus der Pflege zu tun habe und ich sehe, wie viel die arbeiten und ich sehe, dass die halt Schichten stemmen, wo es geht, um den Laden am Laufen zu halten. Was ist denn noch ihr Konzept? Jetzt auch zwischen den Jahren und so. Ihr Konzept ist, mach mal mehr Prototyping, so wie ich hier im Designladen oder wie? Ja, beim Katheter anlegen der Patienten mal ein bisschen Prototyping machen im Krankenhaus. Genau, mal cool, neue Prototypes irgendwie. Habe ich mir selber ausgedacht, wie das geht. Aua, aua. Oder mehr bezahlte Care-Arbeit. Innovation, vorantreiben. Halt desolaten Zustand. Wenn wir jetzt mal über den Niedriglohnsektor, den sogenannten, sprechen, da brechen wahrscheinlich ja auch noch ganz viele Stellen weg und Möglichkeiten dazu arbeiten, durch Technisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz wahrscheinlich dann auch noch. Wie stehst denn du dazu? Ich will ein Bürgergeld. Ich will, dass alle ganz viel Geld bekommen von denen, die da Geld verdienen. Es ist eigentlich lustig, sie ist eine Design-Tante und er sagt jetzt, ja, wegen KI fällt doch bestimmt da bei den Leuten, die Scheiße schaufeln, was weg. Oder wie? Nee, Markus Kafka, bei den Leuten, die irgendwas schaufeln, bei denen fällt nichts weg wegen KI. Aber bei ihr, bei ihrer Design-Klitsche, da fällt was weg wegen KI. Als allererstes. Hallo? Beziehungsweise nochmal, wenn man den Gedanken weiterspinnt, wie definieren wir uns als Menschen, wenn es nicht mehr über unsere Arbeit geht irgendwann? Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage, weil, glaube ich, gerade durch so ein starkes Leistungsparadigma, was wir ja haben in unserer Gesellschaft, Arbeit unglaublich identitätsstiftend ist und letztendlich diese Idee davon, ganz viel Sinn in der Arbeit zu finden und Selbstverwirklichung zu finden, die ist deswegen zum Teil ein bisschen kritisch zu betrachten, weil sie nämlich dazu führt, dass wir annehmen, dort alles zu finden, was wir brauchen, um ein gutes Leben zu haben. Und wenn man dann Und dieser Ansatz ist schon vollkommen falsch. Und das schlüsselt mir so ein bisschen auf, warum ich mit meinen jüngeren Kollegen immer wieder Mentalitätsprobleme habe. Die Arbeit ist kein sinnstiftender Ort. Oder nicht für alle. Für manche Menschen ist es einfach der Ort, an dem sie die Brötchen verdienen, die sie und ihre Familie essen. Es kann nicht jeder einen sinnstiftenden Job haben, in dem er vollkommen aufgeht. Ich kann kein Archäologe irgendwo in Griechenland sein, weil ich einen anderen Weg gemacht habe. Und jetzt einfach zu sagen, aber ich wäre gern Archäologe in Griechenland, hilft mir überhaupt nicht weiter. Und es hilft mir auch nicht weiter zu glauben, irgendwie, ich sei der Nabel der Welt und alles müsste sich nach mir richten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die fundamental nicht verstehen, dass der Wohlstand, in dem sie selber leben, der ihre Lehrstühle, ihre Institute, ihren Gender Think Tank funktioniert, dass auch der erwirtschaftet werden muss. Und wenn alle sagen, dann arbeite ich halt nur mit halber Kraft, weil ich fühle mich irgendwie nicht richtig irgendwie wahrgenommen ich will irgendwie lieber mehr Zeit für meine Hobbys oder für meine People in der LGBTQ-Community haben. So funktioniert halt kein erfolgreiches Land. Arbeitnehmer gefunden hat, aber der macht Pleite, dann fällt man ziemlich hart. Also man tut erstmal gut daran, grundsätzlich im Leben in anderen Bereichen irgendwie einfach sich gut zu fühlen und eben nicht alles nur auf Arbeit zu beziehen. Das ist das eine. Und es sind ja auf der anderen Seite, gerade im so extrem Niedriglohnsektor, werden die Stellen eher mehr werden. Also alles, was mit häuslicher Pflege zu tun hat, alles, was mit überhaupt Pflegebedarf auch von Menschen zu tun hat, das wird auch in Zukunft nicht unbedingt ein Roboter direkt machen, sondern da werden massiv Menschen gebraucht, die das tun. Und deswegen natürlich jetzt eigentlich in die Position kommen, auch mehr zu fordern. Ist eine rundum gerechte Arbeitswelt, du hast es vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, wirklich eine totale Utopie? Es wird immer eine Art von Hierarchisierung geben. Das ist, so organisieren sich Systeme. Wenn man sich Systeme anguckt, dann fangen sie immer irgendwann an, umso komplexer sie werden, umso mehr Komplexität versuchen sie dann zu verringern. Und das gelingt dadurch, das dass man Hierarchien einzieht. Das liegt nur am Patriarchat. Denke ich, kommt jetzt noch oder so. Aber wieder so ein Luftsatz. Ja, und dann gibt es Hierarchien, weil Hierarchien gibt es halt und Hierarchien entstehen. Das ist null Gehalt, das ist erstes Semester. Das sind Plattitüden. Naja, und ich habe nicht studiert. Ist ja schon mal gut, dass sie das wenigstens verstanden hat, weil das ist ja bei anderen Leuten auch nicht unbedingt normal. Ja, aber das ist doch nichts, wofür ich jemanden im Fernsehen interviewe, dass er die Grundlagen des ersten Semesters verstanden hat. Dass man einfach bündelt und Kommunikationswege verschlankt. Das ist erstmal total logisch. Das passiert in der Natur auch. Das ist also erstmal nichts Schlechtes. Schlecht ist nur, dass immer dieselben in der Hierarchie sitzen, in der Arbeitswelt. Also wir haben es jetzt... Oha. Überall sitzen Klone von reichen Menschen in den Führungspositionen. Die sind alle geklont worden, sind immer dieselben. Du bist da was Großem auf der Spur. Alter. Könnte es vielleicht daran, du wirst gleich von Weißen und Männern und Dingsbums sprechen und ich kann dir für alles, was du sagst, historisch erklären, warum das so ist. Angefangen von der historisch schlechteren Stellung der Frau, das heißt, Frauen konnten noch gar nicht so lange wie Männer irgendwas aufbauen oder sich an irgendwas in der Form beteiligen, das heißt, das sind historische Nachwirkungen. Ja. Dann wirst du sagen, die sind weiß. Und das ist halt, weil diese fucking Konzerne und Dingens und Bummens von Weißen gegründet wurden. In weißen Ländern, in mehrheitlich weißen Ländern. Und da musst du dich gar nicht anstellen, um eine mehrheitlich weiße Beschäftigtengruppe zu kriegen. Weil das ist halt in einem weißen Land einfach so. Aber ihr seht dahinter wieder den bösen Uhu, der irgendwie den Leuten ins Ohr schut, dass sie nur Weiße einstellen. Ihr seid alle so billig. One-Trick-Ponies. Jetzt ja so, dass immer die gleichen Personengruppen in Machtpositionen sitzen und immer die gleichen Gruppen in irgendeiner Form unterdrückt werden oder ungleich behandelt werden. Und das muss sich verändern. Das heißt, wir müssen Moment sozusagen... Mal, war das eine antisemitische Dog-Whistle? Verschwörungstheorie. Oha. Möchte ich jetzt mal gerade fragen, weil das jeder... Maaßen oder so, der das ähnlich ausgedrückt hätte, hätte jetzt 12 Artikel am Hals, wen er denn da gemeint hat. Sie nicht. Siehe den Unterschied. Ungleichheit umverteilen, sodass es genauso oft dich trifft, wie auch mich, und genauso oft eben eine schwarze Person trifft, wie eben auch einen weißen Mann trifft und so weiter. Das ist, glaube ich, das, was wir erreichen. Was soll das sein? Eine Joblotterie? Glücksrad? Oder was soll das? Nee, ich glaube, das Jobroulette? Das sind doch diese Betten, wo man die Leute immer passend macht. Oder nicht? Prokrustes. Ja. Was genau? Wir können ja so einen Ringtausch machen. Das war ja mal auch so eine marxistische Urtheorie. Wer backen kann, kann auch Schiffe bauen, kann auch Atomreaktoren planen. Ne? Jeder kann das sein, was er halt will. Super Idee. Ich meine, ich sehe doch jetzt schon genug Leute, die sich für Drehbuchautoren halten, zum Beispiel. Und sie versagen jämmerlich zu 90%. Wo soll das denn hinführen? Idiocracy. Müssen zu erreichen. Das bedeutet eben auch, dass wir gesellschaftlich gar nicht nur daran was ändern müssen, zu sagen, wir bauen Bürokratie ab und sorgen dafür, dass Menschen leichter in solche Jobs kommen, die wir dringend besetzen müssen, sondern das bedeutet auch, wir müssen uns... Was hat das denn mit Bürokratie zu tun, wer in den Job kommt? Was sind das für Gedankenverbindungen, Uschi? Das ist so bürokratisch. Unglaublich Die müssen da bürokratisch. voll auch so Papiere einreichen und so, wenn die Arbeit wollen. Das ist voll gegen Analphabeten. Kann doch auch mal ein Analphabet-Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Konzern werden. Gleiches Recht für Aber alle. das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ein Satz, den ich noch nie gehört habe. Wir müssen den Marxismus einführen, weil Bürokratie abschaffen alleine reicht nicht. Oh Mann. Unsere Mentalität ändern, wie wir Menschen gegenübertreten, die bisher ungleich behandelt wurden. Und ich glaube, das wird in Zukunft die Aufgabe sein, letztlich das beides miteinander zu verknüpfen. Wenn wir die Zahlen hochrechnen, dann werden wir in 40, 50 Jahren eine ganz andere Gesellschaft sein oder in 30 Jahren eine ganz andere Und Gesellschaft sein, die. was sie ja hier vollkommen unter den Bus wirft, ich habe ja heute mal nachgeguckt, wann wir genau angefangen haben und habe in unseren ersten und zweiten Stream oder so reingehört. Und mein erster Klick war ein Zitat vom Solanum, das auch an dieser Stelle nach 8 Jahren fast immer noch zieht, nämlich die Intersektionalen vergessen komplett den Klassenstandpunkt, weil den blendet sie ja hier eigentlich komplett wieder aus. Also sie redet ja schon wieder nur von, wie kann sich irgendwer in seinem Wolkenkuckucksheim verwirklichen und wie können wir alles angenehmer für alle machen. Und sie blendet völlig aus, dass der Kanalarbeiter, dass das da nun mal halt nicht möglich ist. Wir aber trotzdem jemanden brauchen, der Kanäle reinigt. Und der wird immer, wenn der Scheiße bezahlt wird und dumm angeguckt wird, wird es immer eine Klassenfrage sein. Und du als Mitglied von der Oberklasse mit einem fucking Universitätsjob und allem, stellst dich jetzt dahin und sagst, ja, es geht um die Schwarzen und es geht um die LGBTQ und um die Frauen und wirfst die komplette Arbeiterklasse unter den Bus. Du bist eine Marxistin, wie sie im Buche steht, auf jeden Fall. So schnell wie es geht, diese lästigen, ungewaschenen Massen loswerden und sich den lukrativen Fleischtöpfen zuwenden. Mit den Mechanismen, mit denen sie heute funktioniert, wie sie sich auch noch stark dagegen wehrt, dass wir uns so stark durchmischen, letztendlich in den Machtstrukturen, das wird so nicht mehr funktionieren. Ansonsten werden wir, das ist natürlich eine Alternative, schrumpfen. Und das ist natürlich etwas, was für die deutsche Wirtschaft nicht denkbar ist heute. Vielen Dank. Das klang so ein bisschen wie Vielen ein Dank. unbeholfenes. Wäre doch schade, wenn ihrer Vielen Wirtschaft Dank. was zustößt, wenn meine Freunde und ich nicht zum Arbeiten kommen, ne? Arbeitswelt im Wandel, Kindergarten. wie gehen wir damit um? Was wandelt sich da? Was ist jetzt new? Das Einzige, was ich da jetzt gehört habe, ist, wir brauchen die Ideen von 1800 irgendwas, weil die ja immer noch zählen. Und der Schweinekapitalismus hier den Leuten irgendwie nur vorspielt, dass es irgendwie gut ist, weil überleg doch mal die Leute, die eine dunkle Hautfarbe haben. Bla bla bla. Das ist mein Fazit. Eieiei. Danke, Ja, Abel, nichts wo auch verstanden immer du scheinbar, ja. bist. Danke für diesen Beitrag. Das auch von Abel, würde ich mal raten. Ja, genau. Meta-Analyse. In den letzten Dekaden hat sich der Intelligenzquotient der Universitätsstudenten und Universitätsabschluss erreichenden so weit vermindert, dass er jetzt beim Durchschnitt der General Population, also der Ach. Nicht-Universitätsstudenten und allen Ach anderen, was. angekommen ist. Nein, doch auch. Wenn wir jedem ein Universitätsstudium ermöglichen, sinkt der Median-IQ der Studierenden. Ist Ja, völlig aber klar. was? In Wahrheit sind die Leute alle nur jetzt so schlau wie die schlauesten Universitätsstudenten im Durchschnitt. Das ist doch bestimmt nichts Arbeitgeber können sich Besonderes. nicht länger darauf verlassen, dass ihre Bewerber mit Universitätsabschluss mehr auf der Pfanne haben als und smarter sind als die ohne. Ja, Das aber die finde ich wissen echt. doch, was mit den Rassen los ist. Das ist doch viel wichtiger. Ja, aber es ist gut, ist der Todesstoß für Meritokratie. Wenn du die eh nicht mehr besetzen kannst, ist diese Kategorie tot. Und dann können wir da neue hin tun, wie Hautfarbe, Sexualität, ähnliches. Na gut, das ist ein Nebeneffekt von der Öffnung des Bildungssystems einerseits und von der Standardisierung der Studiengänge andererseits. Ja, weil es immer weniger um Forschung und um Exzellenzlehre und sowas geht bei den einzelnen Universitäten, sondern eher, es müssen halt standardisierte Sachen abgearbeitet werden, wie es ja im Schulsystem mehr ist. Und die Universitätsabschlüsse unterscheiden sich hauptsächlich voneinander darin, wie groß das Netzwerk ist, was man da aufbauen kann an den Universitäten. Klingt nach Pay to Win. Toll, ja, so ungefähr. Das ist wie die Eintrittszahlen in einen Club, wo man dann ist, oder im Verein oder so, und dann hat man da die Kontakte. Aber ja, ein bisschen was selber muss man trotzdem noch machen, natürlich, ist klar. Self-citations in around a dozen countries are unusually high. Also Leute, die sich selber zitieren in wissenschaftlichen Papers oder wie. So habe ich das auch verstanden, das ist auch von Ebel, ja. Also Circle Citation, ja. Da stehen die alle im Kreis und zitieren sich gegenseitig. Nee, die zitieren sogar ihr eigenes Werk exzessiv. Darum geht's. Warte mal, ich bin gerade am Lesen. Achso, sie schreiben einen wissenschaftlichen Text und zitieren in diesem Text diesen Text selber. Oder einen anderen. Also Kolumbien, Ägypten, Indonesien, Iran, Italien, Malaysia, Pakistan, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Thailand und Ukraine. Haben Sie in diesem Projekt herausgefunden, dass diese Leute mit zunehmender Frequenz ihre eigenen Sachen zitiert haben? In den letzten 24 Jahren. Oder die aus ihrem eigenen Land? Nee, ihre eigenen. Cited their own papers. Okay. Sie haben hier eine Studie gemacht, haben ausgewertet, halt so eine Metastudie. Und sagen halt, in 38 der untersuchten Ländern ist diese Praxis gesunken. Und in diesen 12 Ländern ist die halt rapide angestiegen. Und sie sagen halt, das ist so eine, ja, Selbstzentriertheit nennen sie es, dass man halt auch sozusagen seine eigene wissenschaftliche Bubble bildet. Dann geht es hier noch um rechtliche Gründe. Okay, und dann sagen sie, es gibt aber auch halt in allen 12 Ländern wohl Vorgaben, rechtliche Vorgaben für die Arbeiten, die sagen, du brauchst eine gewisse Anzahl an Zitaten. Also so ein Zitat-Count für eine Arbeit. Und die Leute wählen halt den einfachen Weg und zitieren dann ihren eigenen Kram, damit sie, was weiß ich, die 40 Zitate pro 10 Seiten hinkriegen oder so. Interessant. Halt, es geht vor allem darum, dass das ein kurioser Fakt ist, dass halt so eine heterogene Gruppe aus Ländern irgendwie diese Tendenz hat. Na gut, können wir uns ja eigentlich auch nicht beschweren, weil wir zitieren ja hier auch immer vorangegangene Streams, wo wir schon das Gleiche gesagt haben. Das ist so ein bisschen, als würde man in so einer alten Frittenbude das Fett nicht wechseln. Ja, genau. Muss ich auch weiter denken. Ja, und das sind hier die Large Language Models vom Ebel. Aber ich glaube, das kriegen wir wahrscheinlich so schnell jetzt nicht verstanden, worauf man hier hinaus will. Wo ist der OPEX, wenn man ihn braucht? Der wüsste jetzt genau, was das ist. Increase the length of reasoning step chain. And the accuracy of problem solving increases too. Ja, das ist doch schön. Dann mache ich das in Zukunft. Ja, auch sehr schön. E.ON hat von dem schleswig-holsteinischen Ministerium, Umweltministerium, einen Brief bekommen. Sie möchten bitte die Pläne zur Stilllegung von Kernkraftwerken oder des Kernkraftwerks, das da stillgelegt wird, mal in einer Audioversion vorlegen, weil wegen Barrierefreiheit. Ja. Und dann hat E.ON nachgefragt, wie viele Mitarbeiter denn da wohl betroffen sind oder das bräuchten oder so, ja, weil die da beschäftigt sind. Darauf gab es dann aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Antwort. Aber der Birnbaum von E.ON hat gesagt, das ist eine unglaubliche Aufgabe. Also ich meine, das sind technische Dokumente und so. Das kannst du nicht einfach mal eben durch so eine TTS-Maschine jagen und dann übersetzen oder aussprechen lassen und Audio draus machen lassen. Das ist richtig umständlich und so weiter. Was ein Schwachsinn, ne? so treibt man natürlich die Kosten irgendwie unnötig in der Höhe. Ich habe gedacht, vielleicht treibt es doch einfach das Ganze in die Länge so zeitlich. Das kann ja eigentlich nicht das Begehren des Ministeriums sein. Ne? Das können die eigentlich nicht wollen. So. Also es ist irgendwie Schikane, finde ich. Ne? Und es ist im Prinzip auch ziemlich teuer wahrscheinlich. Nicht nur wegen der Transkription und dem Einsprechen oder sonst was, sondern eben auch wegen der technischen Übersetzung, dass es vernünftig sauber ist und so. Also finde ich auch praktisch unmachbar, je nachdem, wie kompliziert das dann aufgezeichnet ist und so. Wahnsinn. Aber warum kann man das nicht mit einer Sprachsoftware einfach machen? Ja, wegen technischer Zeichnungen und so weiter. Hast du wirklich eine 3D-Zeichnung dabei oder boah, weiß ich nicht. Ne? Also in der Regel kann man das mit Brailleschrift machen, dass die Leute, die das nicht lesen können, das eben fühlen können. Aber in Audio ist das noch schwieriger. Ne? Tja, eine sehr merkwürdige Meldung. Auch schön finde ich Audioversion von Stilllegung. Still, still. Ja. Ja, und jetzt sind sie auf die Idee gekommen, die fehlenden Trassen von Nord nach Süd mit der Bahn, mit dem Bahnstromnetz zu bewältigen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das so möglich ist mit dem vorhandenen Netz. Vielleicht ist auch nur gemeint, dass man auf die Infrastruktur irgendwie aufbaut und die Strommasten, die an der Bahn schon sind, dann nochmal, keine Ahnung, höher macht oder so und dann nochmal neue Kabel drüber hängt. Das war auch wohl eine Idee. Es gibt doch auf jeden Fall so Maschinen, die die Netze synchronisieren. Also das Drehstromnetz mit 50 Hertz und das Bahnnetz mit 16 ein Drittel oder 2 Drittel Hertz. Ja, ineinander überführen und das eben dann machen können, sozusagen, die den Strom dann losschicken können über das Netz. Das ist aber, glaube ich, eher nachts dann, glaube ich, ein Thema, weil ja, tagsüber ja die Bahnen fahren und da eben genug Strom hin und her geht. Also man könnte vielleicht irgendwie nachts Strom in den Süden schicken und den da in den Speichern bunkern oder sowas. Das fände ich noch nicht so schlecht. Aber es ist noch ein unausgegorenes Konzept. Ja, das ist bisher wohl nur eine Idee. Schauen wir mal. Da war ich gemutet, sorry. Ja, der Iran hat einen Öltanker, der US-amerikanisches Öl geladen hatte, gekapert und in den Iran verbracht. Ja, da geht es jetzt gerade um den aktuellen Konflikt, der sich da vor Jemen und vor dem Iran abspielt, der durch die ganze Israel-Palästina-Angelegenheit angeheizt ist und an sich nicht direkt was damit zu tun hat. Es geht ja weiterhin um den Krieg von Saudi-Arabien gegen Jemen eigentlich im Grunde genommen, den es ja jetzt schon seit 8 Jahren gibt. Das Land ist ja in mehrere Teile zerfallen mittlerweile de facto mit unterschiedlichen, also 3 unterschiedlichen Fraktionen, die da alle gegeneinander kämpfen. Und eine von den Fraktionen, die Al-Houthi, die haben sich halt jetzt darauf verschossen, die amerikanischen und israelischen Schiffe erstmal an der Passage zu hindern. Allzu viel haben die noch nicht gemacht. Allerdings ist der weltweite Schiffverkehr ziemlich beeinträchtigt. Ein Drittel der Schiffe haben schon gesagt, okay, wir fahren da besser nicht lang aus versicherungstechnischen Gründen oder anderen Gründen. Und das ist jetzt ein sehr komödiantisches Beispiel aus dieser ganzen Angelegenheit, weil es ja immer mal wieder passiert, dass die Amerikaner, die Israelis, die Ägypter sagen, okay, wir beschlagnahmen dieses iranische Schiff, weil das hat iranisches Öl geladen und das hat mit Sanktionen zu tun oder mit irgendwelchen anderen Angelegenheiten und die Iraner machen das auch gegenseitig. Und jetzt hat der Iran inmitten dieser ganzen Angelegenheiten, die da mit dem Jemen sind, haben die einfach gesagt, okay, wir revanchieren uns jetzt mal. Und zwar haben die den Tanker St. Nicholas quasi gekapert, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und letztes Jahr ist genau das gleiche Schiff, damals hieß es allerdings noch Suez Rayan, von den Amerikanern gekapert worden, weil es iranisches Öl geladen hatte. Ne? Und jetzt sagt der Iran, okay, ihr habt letztes Jahr uns das Schiff geklaut, dieses Jahr klauen wir euch das Schiff zurück. Solche Kindergartenspiele passieren da gerade inmitten dieser aufgeheizten geopolitischen Situation. Und das finde ich halt schon bemerkenswert, weil es halt wirklich Kindergarten. Ihr habt uns das Schiff geklaut, jetzt klauen wir uns das zurück. Ja. Ach ja, eine lustige Meldung aus dieser komischen Situation. Da ist natürlich traurig, was da alles passiert. Und mal gucken, wie weit das Ganze noch eskaliert. Es sieht aber nicht so aus, als ob der Iran aktiv in die Kampfhandlung eingreifen wird. Sonst wäre das, glaube ich, schon passiert. Aber mal gucken. Kann ja noch heute eskalieren. Genehmigung für umstrittenen Tiefseebergbau beunruhigt Wissenschaftler. Da geht es aber nicht um Liquid Natural Gas Dinger, oder? Das ist was anderes. Nee, es geht, glaube ich, eher sowas um seltene Erden und so weiter. Norwegisches Parlament hat jetzt ebenfalls die Freigabe dafür gegeben, dass in der Tiefsee gebohrt werden darf und geforscht werden darf, ob da eben Rohstoffe sind und so. Man weiß es noch nicht ganz genau. Fakt ist, sie wollen wohl den Boden dafür umgraben. Bis zu, ja, wie weit, weiß ich nicht genau. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau, warum. Ich dachte, Geologen machen das heutzutage ein bisschen anders. Aber ja, das ist wohl das momentane Plan, dass da umgegraben wird. Und ja, die Öko-Forscher sind mal wieder dagegen. Weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich ist es nicht ganz unberechtigt. Aber alles, was man macht, hat irgendwie Folgen. Ne? Also schwer zu sagen, ob das berechtigt ist. So, hundertprozentig. Der nächste Schritt jedenfalls. Ja, in Las Vegas hat hier Mercedes ein neues Auto vorgestellt und dieses Auto kann sich 360 Grad im Kreis drehen, wie wir hier in diesem kleinen Video sehen. Ja, kein Mensch weiß, warum man das braucht, aber es geht jetzt. Und ich habe mir sagen lassen, dass das wohl nicht das erste Auto ist, das das kann. Also die sind da scheinbar jetzt auf einen Trend aufgesprungen. Alle möglichen amerikanischen E-Auto-Fabrikate machen das wohl schon. Und ja, technisch funktioniert das halt einfach so, dass mit diesen elektrischen Autos diese Reifen alle einzeln angesteuert werden können und deswegen geht halt dieses Drehen. Aber was soll der Scheiß? Wer will sich in seinem Auto um 360 Grad drehen? Vielleicht hat das was mit Einparkhilfe zu tun? Ja, schon. Ne? Oder ja, halt parkt denn so? Ja, nee, also aber das ist halt... Du fährst, ja, das du cool fährst aus, gerade, wenn du reingedreht. Ja gut, das wäre natürlich gehen. Klar, du fährst gerade auf die Lücke zu, drehst dich dann und fährst dann rückwärts rein, oder wie? So herum. Oder wie? Du drehst dich die ganze Zeit, während du langsam in die Lücke fährst. Auf 360 Grad. Mhm. Und schlägst dann gegen die anderen Autos, die rechts und links von dir parken, oder wie? Naja, aber mit ein bisschen Übung könntest du ja mit dem Auto so auf die Parklücke zielen, dass halt der Pivot-Point sozusagen in der Mitte ist und dann drehst du das Auto gerade und fertig ist der Lack. Das geht schon. Und wenn du wieder rausfahren willst, stellst du es quer zur Straße und fährst raus. Also da die Möglichkeit ist es nicht komplett blöde. Was ich ja bei dem SUV, den ich da auf dem Video sehe, halt eher so die Gefahr von irgendwie den 4-5-jährigen Kindern, die daneben stehen und vielleicht gerade einsteigen wollen und Fati denkt, die sind noch im Haus oder so, weißt du? Ich weiß, ist der tote Winkel? Sieht man da alles? Ich bin ja, ein bisschen so. Oder ein Fußgänger, der nicht damit rechnet, dass sich das Ding auf einmal dreht. Ja. Also da müsste schon auch ein gutes Signal da sein für Umstehende, dass sich das Ding jetzt gleich drehen wird. Stelle ich mir in Praxis schwieriger vor. Ja, also mein erster Impuls war jedenfalls, dass wir das jetzt wegen den Grünen gemacht haben. Ich sage, wir wollen eine Verkehrswende. Und wir haben nur gehört, Verkehr, wenden. Und dann hat Annalena noch gesagt, 360 Grad sollen es werden. Und dann... Also ich sehe so vor allem so halt so Goldketten behängte Hip-Hopper vor den Dingern knien, wenn die sich im Hintergrund, weißt du, drehen sich so viel von denen im Kreis. So. Ja, genau. Ja, also ein paar Autos können hüpfen, ein paar können sich drehen. Genau. Ja, so ein Autoballett. Ja. Und oben in der Mitte steht der Cybertruck und schaut sich das Ganze an. Es ist gefordert worden, die Entwicklungshilfe vielleicht ein bisschen zurückzuschrauben. Wenn man sich das anguckt, sind das etwa 65-60 Milliarden, glaube ich, im Jahr, die man da raushaut für Entwicklungshilfen verschiedenster Art. Ich will das nicht alles als sinnlos abtun oder so, aber wenn man sich den Haushalt anguckt, sind es irgendwie 6 oder 8%, glaube ich, des Bundeshaushalts, das finde ich nicht gerade wenig. Und wenn man dann eben im Inland Schwierigkeiten hat, Sachen zu finanzieren, kommt das natürlich auch zur Sprache, ob das denn alles so gerechtfertigt ist und so. Und diese Frage hat Frau Ministerin Schulze, die da eben mit für verantwortlich ist, zum großen Teil empört von sich gewiesen. Im Prinzip hat sie gesagt, wenn wir das jetzt nicht machen, dann haben wir demnächst jedes Jahr hier Überschwemmungsprobleme oder so eine Flutwelle und sowas. So ein Unsinn, ne? Als wenn das alles für Klima drauf ginge und als wenn Radwege in Lima oder so ein Projekt wären, das dabei helfen könnte. Also sehr irrational zurückgewiesen und das wird natürlich nicht reichen, sag ich mal. Auf die Art wird man da sicher Projekte streichen, wenn da nicht bessere Argumente kommen, sag ich mal. Ja, also ich habe jetzt die Woche über, gab es so ein Instagram Live mit dem einen, so einem weniger bekannten, aber ich glaube Staatsminister im Justizministerium von der FDP, und der hat also gesagt, dass er diese ganzen Entwicklungshilfeprojekte wie hier die berühmten Fahrradwege und so, das sei ja jetzt alles eingestellt, hat er gemeint. Ach so. War mir auch neu. Ja, ich meine, ich habe mir diese Liste ja so ein bisschen angeguckt. Das ist ja nicht alles. Es sind da wirklich ohne Ende Projekte drauf, wo man nicht so richtig versteht, warum jetzt in Kenia die Unterstützung der Verwaltung beim Aufbau ähnlicher Datenbanken, also nicht nur, dass es gemacht wird, sondern auch, warum das 10 Millionen kostet oder so. Solche Dinger sind da ja andauernd drauf, wo man sich wirklich fragt, warum das so teuer ist. Die Länder sind zu arm, da kriegt man alles für kleines Geld oder so. Weil Hände aufgehalten werden. Weil, ja, wahrscheinlich werden wahrscheinlich zu jedem Projekt mindestens ein oder zwei deutsche Mitarbeiter dann irgendwo vor Ort oder so. Ich erinnere an die Geschichte mit Nigeria, wo jeder Mitarbeiter das oder jeder Abgeordnete jetzt einen SUV bekommt. Ich erinnere nur daran zum Beispiel, wo die Gelder hinfließen, wissen wir ganz genau und wir gucken uns das seit zig Jahren an. Da machen sie im Ausland auf die Hose und hier irgendwie jammern die Leute, ne? So, zu Recht ja heute auch. Kam doch eine Protestnote von Namibia mit dem Text so nach dem Motto, ja, die Deutschen haben den ersten Genozid im 20. Jahrhundert in Namibia verübt und jetzt schauen sie dem rassistischen israelischen Regime beim Genozid zu und die verurteilen uns und was weiß ich. Warum nicht einfach sagen, dann gut Namibia, dann mach mal selber. Tschüss, klick, Ende, aus. Weil, ja, warum soll man sich mit undankbaren Leuten, man muss doch nicht Wenn die Leute einen noch anspucken, nachdem man ihnen irgendwie irgendwelche Bronzen zurückgibt oder Geld in den Rachen schiebt oder was auch immer, warum muss man, okay, ihr haltet die Israelis für irgendwie so, was weiß ich, dann, das ist nicht unsere Linie und mit solchen Leuten möchten wir auch nichts zu tun haben. Klick, keine Überweisung mehr, nicht einen Cent. Was soll denn das? Das ist doch kein, das ist, wir müssen doch ein gewisses Selbstbewusstsein haben als Staat. Wir lassen uns alles gefallen und zahlen noch oben drauf Geld dafür. Das ist lächerlich. Ja, vor allem, ja, wenn wir erstmal genug bezahlen. Das ist so ein Konto. Ne? Da zahlen wir ein und am Ende vom Konto, wenn das voll ist, dann ist Liebe. Dann lieben uns die Leute endlich. Aber das ist echt nicht mehr zu erklären, den Kram von Annalena. Da müssen wir jetzt weiter überweisen hier an die Flüchtlings. Ja, der Oskar hat natürlich recht. Heißt. Namibia ist, so wie Südafrika auch halt, im Endeffekt an kommunistische Spinner gefallen. Da kann man halt auch mal schauen, so ein bisschen wie in einem Labor, wo das hinführt, wenn man die kommunistischen Spinner mit den Träumen wählt. Ja. Ja, wo wir gerade beim Thema sind. hier haben wir einen Mitarbeiter von Wolfgang Kubicki. Der hat hier jetzt die Woche über bei Twitter bekannt gegeben, Tschüss, Arbeit im Bundestag. Hallo, Bauernproteste, Ausrufezeichen. Eine wirklich besondere Woche. Für mich war nach der katastrophalen Entscheidung zum sogenannten Haushaltskompromiss schon im Dezember klar, dass eine Arbeit im FDP-Umfeld keine Option mehr sein kann. Deswegen habe ich nach Jahren glücklicher und ausführender Betätigung der liberalen Familie zumindest als abhängig Beschäftigter den Rücken kehren müssen. Bauernkind bleibt Bauernkind. Ich behalte die Zeit bei Wolfgang Kubicki und zuvor in der FDP-Fraktion in Schleswig-Holstein in bester Erinnerung. Und viele der FDP Schleswig-Holstein, vor allem Wolfgang Kubicki, haben meinen Respekt. Und das ist alles, was ich Ihnen sagen werde. Meine Meinung zu den anderen werde ich weiter laut und vernehmbar auf der Straße kundtun. Es geht weiter. Ja, also das ist für mich so ein Fall von... Man kennt ja viele von diesen Kindern, die da teilweise in dieser Fraktion rumspringen und irgendwelche schlauen Videos produzieren und Sachen erklären, in Anführungsstrichen, wo ich mir das mal wünschen würde, dass die mal so ein bisschen in sich gehen, was der Scheiß überhaupt soll. Aber dann gab es da ja auch diese ganzen kleinen Skandierchen, zum Beispiel, dass man Leuten, die sich darüber beschwert haben, dass man sich über Alltagsrassismus beschwert, gesagt haben, sie sollen gehen, quasi sollen aus der Partei gehen, weil das ja so wichtig wäre, gegen diesen Alltagsrassismus anzukämpfen und lauter so ein Scheiß. Und dann, wenn die dann gesagt haben, ja, ich hau ab, dann denen noch so Sternchen und Daumen nach oben, Emojis da geantwortet haben, das war ja mal irgendwie so ein Ding. Also, es war ja teilweise schon ganz schön wild, was da so von diesen Accounts von der Fraktion im Bundestag da irgendwie verzapft wurde. Und zur Erinnerung, die hatten ja auch bei Edition F nach Mitarbeitern gesucht. Und das hatte ich ja da auch mal kritisiert bei denen auf der Facebook-Seite, was dazu geführt hat, dass ich bis heute auf dieser Facebook-Seite von der Fraktion der FDP keine Kommentare mehr schreiben und keine Reaktionen mehr auf irgendwas abgeben kann. Also die haben mich da irgendwie, also lesen kann ich noch, aber ich kann da nicht interagieren. Die haben mir da irgendwie so einen Interaktionsblock irgendwie reingehauen. Ja, also komische Menschen, die da teilweise arbeiten. Dieser Herr gehörte da sicherlich nicht mit dazu, aber wie das halt immer so ist, ne? Das ist ja gerade so ein bisschen das Paradoxe an dieser ganzen Situation, dass die Leute, die sich am meisten aufregen und es am besten verstanden haben, also auch immer die Ersten sind, die sagen, das geht mir jetzt zu weit, ich ziehe Konsequenzen. Wenn das umgekehrt wäre, würde, glaube ich, einiges besser laufen, aber gut. Ja, irgendwer hat die Woche auch den Brechtgen angepumpt auf Twitter. Er sei ja schließlich eine FDP und mitverantwortlich. Er hat ihn dann erstmal ausgelacht. So, glaubst du wirklich, ich sei noch in der Partei, so ungefähr? Tja, ja, herzlich lachen tun sie in Afrika auch über die Exzesse aus dem Vatikan. Ja, kommen wir nochmal zur katholischen Kirche zurück. Ja, die Kirche zerlegt sich selber, von innen hatte ich ja schon gesagt. Und letzten Monat gab es ja eine päpstliche Verkündigung, die Fiducia Supplicans. Im Endeffekt ging es darum, schwule Paare dürfen gesegnet werden, allerdings darf das nicht dem Segen gleichgesetzt werden, den einem verheirateten Paar zusteht. So, ne, also schwule Paare können gesegnet werden, auch in der katholischen Kirche, was halt ein sehr großer Tabubruch generell ist. Und es wurde einfach verkündet, ohne den üblichen Prozess, der solche päpstlichen Verkündigungen begleitet, dass halt vorher an die Kardinäle Erklärungsbriefe geschickt werden, dass halt auch trotz der päpstlichen Unfehlbarkeit gibt es ja auch immer eine rechtliche Herleitung in der katholischen, mir ist das Wort jetzt entfallen, aber die haben ja auch einen Gesetzestext quasi oder eine Gesetzesform. Und das ist diesmal nicht geschehen. Und gerade in Afrika ist das einigen Leuten ein bisschen schlecht aufgestoßen. Und der kongolesische Kardinal Fridolin Ambongo hat im Endeffekt für das Symposium der afrikanischen Kardinäle eine Protestnote eingelegt und hat gesagt, wir werden uns nicht daran halten. Es ist nicht gut, also es funktioniert in Afrika nicht für afrikanische Päpste, das zu machen, weil es für Verwirrung sorgen würde und einige Skandale hervorrufen könnte. Und weiterhin wird man sich nicht vom Vatikan lossagen, aber man kann nicht mehr in einheitlicher Liturgie mit dem Vatikan quasi bestehen. Und generell ist in Afrika ja gerade eine Welle unterwegs, ganz abseits von den islamistischen Ländern, wo ja gleichgeschlechtliche Liebschaften sowieso verpönt sind, sage ich jetzt mal, dass auch gerade in katholischen oder christlich geprägten afrikanischen Ländern, dass es da auch gerade wieder eher in Richtung, wir akzeptieren das nicht so geht. Beispielsweise in Burundi wurden Gesetze verschärft, da gab es schon quasi, da ist es Mainstream. Da kann der Präsident sich ins Fernsehen stellen und sagen, ja, hier die Leute, die sollten, keine Ahnung, öffentlich gesteinigt werden dafür, dass sie schwul sind und sowas. Also, ne, in so einem Kontext kann man natürlich in der Kirche nicht unbedingt predigen, so, ja, wir segnen euch jetzt auch. Kommt doch alle her, ihr Schäfchen. Ja, so viel zu Afrika. Das ist ein bisschen Realpolitik, was das Ganze angeht. Aber weiterhin ist es ja so, dass auch in Afrika die katholische Kirche weiterhin wächst, genauso wie in Asien. Und deswegen ist es seltsam, dass der Papst sich da so Blöße gibt. Ne? Es ist halt ein kulturmarxistischer Papst. Ne? Ich finde es lustig. Ich meine, jetzt mal ganz abseits davon, ob man das gut findet oder nicht, die Kirche hat halt gewisse Standards für sich, die sie proklamiert, und der Papst weicht sie halt immer mehr auf und führt die Kirche damit immer mehr in die Bedeutungslosigkeit. Ich finde es lustig, wie du von Realpolitik sprichst, während da oben steht, ja, those unions are contrary to God's will. Mhm. Und im Chat wird schon das Schisma gefordert. Vielleicht kann er hier dann irgendwie der afrikanische Papst werden. Das wird dann auch so ein Meme wie Ugandan Knuckles, dann hier African Pope wahrscheinlich. Er sieht schon, er könnte den Part spielen, finde ich. Ja, der Fridolin. Fridolin am Bongo. Und die ganzen Wortspiele, die man mit Schiss machen kann, das ist ja auch sowieso. Christ schisst. Mhm. Habe ich erzählt, dass ich beruflich wirklich jemanden getroffen habe, der reinscheißt? Naja. Der reinscheißt. Das ist großartig. Eine harte Kindheit. Ja, hoffentlich ist er alt genug. Ja, Bitcoin. Bitcoin-ETFs sind endlich auf dem Markt. Aber natürlich kann das nicht ohne Skandal passieren. Deswegen zwei Tage bevor die Bitcoin-ETFs von der amerikanischen Börsenaufsicht genehmigt wurden, wurde der Twitter-Account von der amerikanischen Börsenaufsicht quasi kompromittiert. Was da genau passiert ist, ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Im Endeffekt haben die keine Zwei-Faktor-Authentifizierung gehabt auf dem Account und irgendein Geschäftstelefon war noch eingeloggt und da konnte jemand dann halt posten, ja, Bitcoin-ETFs sind jetzt offiziell erlaubt von der Börsenaufsicht. Zwei Tage, bevor es offiziell dann wirklich der Fall war, was natürlich zu Kursmanipulationen und einigen Leuten, die Geld verdient haben und einigen Leuten, die Geld verloren haben, geführt haben. Das ist einfach nur eine ganz interessante Sache, halt auch, weil es so eine Sache ist, wo viele Leute drauf gehofft haben, dass es endlich kommt. Und es war klar, dass es kommt, aber manche Leute haben gesagt so, nee, die werden das bestimmt noch in letzter Sekunde irgendwie verhindern, weil das ist ja der Staat und der Staat hat ja was gegen Bitcoin. Und ETFs ist ja ein Derivat, Exchange-Traded Funds, ne, die halt so gesehen es möglich machen, dass Kleinanleger kleinere Teile über Handelsplattformen handeln können, anstatt direkt Bitcoin zu handeln, warum man das auch immer nicht machen sollte. Aber ja, ein zusätzliches Finanzinstrument, was halt für größere Anleger auch interessant ist. Deswegen gab es einen Kurssprung in Bitcoin. Und es verinstitutionalisiert Bitcoin noch auf eine Art und Weise, die bisher noch nicht so ganz der Fall war. Ja, also Bitcoin wird immer weiter etabliert. Aber trotzdem passieren komische Dinge vorher noch. Ja, also ich fand das, es fällt mir sehr schwer, dass gerade bei Bitcoin, bei so einer heiß erwarteten Nachricht dann so ein großer Fauxpas in der Außenkommunikation passiert. Es ist schon sehr seltsam, sage ich einfach mal. Sehr, sehr, sehr, sehr seltsam. Aber ja, die ETFs gibt es jetzt. Ne, die Firmen haben die Zulassung bekommen von der Börsenaufsicht und die Bitcoin-Fans können sich freuen. Ja. Kommen wir zum Weltraum. The Advent of Astropolitical Alliances, also die Entstehung von astropolitischen Allianzen. Es gibt ja die sogenannten Artemis Accords, die Amerikaner vor 4 Jahren, glaube ich, proklamiert hatten. Da geht es um die friedliche industrielle Nutzung des Weltraums und wie das wie im Endeffekt ein rechtlicher Rahmen stattfinden kann für alles, was im Weltraum passieren kann, von was passiert auf Planeten, was ist mit Asteroiden, was ist mit gewissen Umlaufbahnen, stationären Umlaufbahnen um Planeten und sowas, wie kann das wirtschaftlich gehandhabt werden und was für Kooperationen können verschiedene Länder machen, um daran teilzunehmen. Ja, und wie man hier sieht, von Angola bis Luxemburg haben sich die größten Weltraumnationen zusammengeschlossen unter den Artemis Accords. Ja, also gut, ich meine, die relevanten Leute sind hier Amerika, Großbritannien, Frankreich, Neuseeland, Deutschland vielleicht, Kanada, ja, Südkorea, Japan und dann viele andere, ne, Ecuador, ne, und Holland, ne, Kolumbien, ne, wer kennt sie nicht, die kolumbischen Raumfahrer, ja, Polen darf auch nicht fehlen, Ruanda, ganz wichtig. Ich sehe Französisch-Guyana gar nicht. Da starten doch die Raketen von der EU. Ja, die gehören ja zu Frankreich. Ach, die sind offiziell in Frankreich, okay. Ich glaube, die sind ein eigenständiges Land, aber ich würde mal sagen, die würden jetzt hier zu Frankreich dazu zählen. Aber ja, gut. Im Weltall schon. Aber einige Staaten sind ja hier nicht vertreten, wie beispielsweise China, wie beispielsweise Pakistan, wie beispielsweise ja auch Russland, was ja auch relativ große Weltraumnationen sind. Und diese Artemis-Accords-Angelegenheit ist schon so ein Mantel, wie so ein Club, dem man beitreten kann. Und die Chinesen haben einen ähnlichen Club gegründet, aber nicht mit so einem umfassenden Anspruch. Wie gesagt, bei den Artemis Accords geht halt von Umlaufbahnen bis hin zu Planeten und Asteroiden und so weiter und so fort. Und hier hat China jetzt ein International Lunar Research Station Project gegründet. Einfach nur mit dem Ziel, okay, wir schließen uns zusammen und wir machen eine Mondbasis auf der Oberfläche des Monds, auf der Südseite des Monds. Und da haben sich jetzt einige Länder zusammengeschlossen, halt China, Pakistan, Russland, wo ist die Liste? Weißrussland, Südafrika, Aserbaidschan. Die grenzen sich halt schon von diesen ganzen Artemis-Accord-Leuten ab. Ne? Und es wird halt gesehen, dass ähnlich wie bei BRICS sich aus dieser ILRS-Organisation eine Alternativorganisation zu dem Artemis-Accord halt bildet. Und das ist halt deswegen interessant, weil das jetzt die Grundlage ist für sowas wie die Vereinten Nationen für den Weltraum, die es dann irgendwann mal in der Zukunft geben wird, beispielsweise. Und dass man jetzt halt schon sieht, dass anstatt, dass alle sagen, okay, wir wollen die Technologie voranbringen und wir wollen die Menschheit voranbringen und wir machen sowas wie die internationale Raumstation, wo alle sich dran beteiligen können, wie es in der Vergangenheit war, das ist wohl nicht... Also. Ja, also zumindest in Anführungszeichen, wo alle sich auch dran beteiligen können. Das ist jetzt wohl zukünftig nicht mehr gewünscht. Ne? Insbesondere geht es darum, dass Russland sehr stark ausgegrenzt wird von Amerikanern natürlich, was die ganzen Raumfahrtprojekte angeht, was die zukünftige Entwicklung angeht. Und ich meine, es ist relativ klar, dass sich da noch eine Alternative zu bilden wird. Und die Frage ist, wie wird sich das weiterentwickeln? Ne? Hier reden wir wirklich über die Sachen, was in 50 Jahren vielleicht sein wird. Ja, da spielen vielleicht solche Regelungen wie Artemis und alternative Sachen eine größere Rolle als heute Europäische Union oder Westblock oder Five Eyes oder wie man die nennen will, eine Koalition der Willigen. Was ich sehr lustig finde, ist United for Peaceful Exploration of Deep Space geführt von Nationen, die in den letzten 200 Jahren irgendwie an fast jeder Auseinandersetzung beteiligt waren. Wunderbar. Vor allem Deep Space, was für ein Deep Space denn? Welchen Deep Space meint ihr? Ich dachte, das ist so, Deep Space ist irgendwo da draußen. Ich wäre es besser hinter dem Exoplaneten Pluto. Aber in Deutschland sagen wir Deep Space ja und nicht Deep Space nein. Das finde ich gut. Die Weltraumaffen sind ja auch United for Peaceful Exploration of the Safe Space. Und wenn das ganze Ding scheitert, dann blamen wir einfach Kanada. Ach, wir wissen doch, wer schuld ist. Die Echsenmenschen. Ja. Ich denke auch, dass die Echsenmenschen da ihre Einzigen, die noch die friedliche Weltraumeroberung verhindern können, sind die Echsenmenschen. Und man kann nichts gegen sie tun, praktisch gar nichts. Doch, manche Helden gibt es noch. Manche Helden gibt es noch. Aber sie zeigen es in Action-Menschen. Neuseeland und Australien sind doch nur dabei, damit sie auch mal oben auf sind auf der Erde, oder nicht? Hm. Die hängen ja dann nach unten in den Köpfen. Action-Menschen sind ja eher in der Mitte der Erde. Ne? Und da kommen wir zu besten Meldungen aus dem besten Deutschland ever. Mann will sich mit Machete gegen Reptiloiden wehren. Boah, zu Recht. Ich lese das einfach mal vor, weil das ist die beste Meldung. Deutschland, Jahr 2024. Aus Angst vor vermeintlichen Echsenmenschen hat ein Betrunkener im Frankfurter Bahnhofsviertel mehrere Personen mit einer Machete angegriffen. Am Ende ist er selbst ausgeraubt und verletzt im Krankenhaus gelandet. Ein mit einer Machete bewaffneter Mann hat Bürger im Bahnhofsviertel attackiert. Er habe sich vor Reptiloiden schützen wollen, erklärte er später. Dabei handelt es sich um einen Verschwörungsmythos, laut dem von Reptilien oder reptilienartigen Außerirdischen abstammende Lebewesen sich als Menschen tarnen, Politiker fernsteuern und Kinder rituell missbrauchen. Dafür gibt es übrigens keine Belege. Wie die Polizei berichtet, habe sich der 38 Jahre alte Mann in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht ins Frankfurter Bahnhofsviertel begeben und dort zunächst mit der Spitze der 30 cm langen Machete den Bürgersteig bearbeitet. Ein junger Mann versuchte demnach, dem Waffenbesitzer zu entwaffnen, wurde dabei aber leicht verletzt. Der Machetenmann, wie die Polizei ihn nennt, habe anschließend zwei Männer an einem Kiosk angegriffen. Einer der beiden wurde verletzt. Vor einer nahegelegenen Bar wurde der Waffenträger von einer Gruppe von vier Männern entdeckt, die ihn ihrerseits versuchten zu entwaffnen. Sie stürzten sich auf den Frankfurter und sollen ihn ihrerseits dann mit seiner eigenen Waffe verletzt haben. Darüber hinaus sollen sie ihm seine Habseligkeiten, darunter ein Mobiltelefon und einen Reisepass, abgenommen haben. Anschließend hätten sie die Flucht ergriffen. Die anschließend eintreffende Polizei versorgte den verletzten Machetenmann und stellte bei ihm einen Alkoholgehalt von 1,6 Promille fest. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die vier Männer, die ihn verletzt und beraubt hatten, sind flüchtig. Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist seit November eine Waffenverbotszone. Ja. Das ist das Wichtige, ne? Also sonst wäre das okay gewesen, aber nicht in der Waffenverbotszone, bitte, ja. Der letzte Satz ist wichtig. Ausnahmen von diesem Verbot gibt es unter anderem für Anwohner, Handwerker und Restaurantbeschäftigte. Das ist doch ein schöner Artikel aus Deutschland im Jahr 2024. Läuft. Und um die Frage von Kingsman im Chat zu beantworten, du gehst von da aus Richtung Bahnhof und dann nimmst du da die Straßenbahn nach Sachsenhausen. Genau, nach Sachsenhausen. Da kriegst du Appleboy in Hand. Gehst da ganz sicher nicht. Nee. Das ist auch ein Teil der Stadt, wenn ich mal in Frankfurt bin, den ich sicher nicht betrete. Also, das ist wirklich, es war mal mein Weg zu einer Fortbildung für lange Zeit. Da musste ich wirklich einmal vom Bahnhof aus da durch, aber das war kein Spaß. Ja, ist doch schön, die Kaiserstraße. Mhm. Schöne Ambiente. Mhm. Wir haben Theluiden, das ist jedenfalls nicht mehr zu befürchten. Nee, die haben sich jetzt auch verpisst, denke ich. Die wurden genau, ihr habt noch gehört, es gibt keine Belege. Dafür gibt es keine Belege, Punkt. Ich habe ja gelesen, dieser Angreifer sei ein Reisender aus Hannover gewesen, der dort... Ja, wenn das ein gegendeter Artikel wäre, dann würden die Frankfurter schreiben dazu. So, ich hätte noch einen kurzen Nachschlag. Wir sind ja eigentlich jetzt mit den Sachen durch, aber hier ist während des Streams ist für mich noch was aufgeploppt. Wir haben nämlich das erste Ergebnis von einem Bürgerrat. Wusstet ihr das schon? Oi. Der Bürgerrat Ernährung. Ja, ich will mal raten. Das Ergebnis ist, dass wir doch gar keine Ernährung brauchen und man das doch alles regeln kann, dass es nur so wenig wie möglich, damit der Planet nicht overshottet und nicht so viel verschwendet wird, nicht so viel weggeworfen wird. Und das werden wir dann in Zukunft den Mangel angehen, ja, oder? Gut, also wir haben einmal haben wir das, was man befürchten muss. Ne? Will der mal an die Kinder denken? Die Liste ist toll. Und dann finde ich, diese Forderung für die Kinder finde ich schon super. Wir empfehlen kostenfreies und gesundes Mittagessen bundesweit an Kitas und Schulen für alle Kinder und Jugendlichen täglich bereitzustellen. Und ich weiß nicht, ob ihr das nicht wisst, aber es gibt kein kostenfreies Lunch. Ich finde das so großartig, dass sie das fordern, weil das ist ja eine stehende Redewendung im Englischen. There is no free lunch. Und genau das fordern sie hier. Und kostenfrei ist ja völlige Augenwischerei natürlich, weil das bedeutet ja, dass wirklich keine Kosten entstehen und das ist ja falsch. Die Kosten würden halt dem Bürger aufgebürdet, obendrauf auf allen anderen Scheiß auch noch. Ja, das ist so ein riesiges Aufregungsthema. Gesundes kostenfreien Mittagessen, weil manche kriegen es kostenfrei, andere müssen zuzahlen und die Qualität ist generell immer miserabel, deswegen, ja, ne, super. Gesundes Essen ist oft zu teuer für einkommensschwächere Familien, ach was. Ja, aber dann sollte man vielleicht etwas Kostenlose auf diese Kinder beschränken und die anderen kann man entsprechend vielleicht, naja. Dann möchten sie staatliche Lebensmittelsiegel, nämlich Klima, Chris. Klima, das würde dich ja freuen, dass du recht hattest. Tierwohl und Gesundheit. Die Verbraucherinnen und Verbraucher durch mehr Transparenz dabei unterstützen, sich für gesündere Lebensmittel und einen bewussteren Einkauf zu entscheiden. Weniger Lebensmittelverschwendung. Supermärkte verpflichtend zur Weitergabe von genießbaren Lebensmitteln auffordern. Sozusagen eine Direktleitung für die Tafel dann. Hm? Denke ich, da wird das hinauslaufen. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert, weil du entwertest ja trotz allem auch die Sachen, die verkauft werden, in einer gewissen Art und Weise. Mal schauen. Ja, das machen die meisten sowieso schon freiwillig. Das Problem ist, dass die meisten Lebensmittel gar nicht abgehen dürfen. Da gibt es ganz andere Probleme. Da kriegst du so ein, kriegst, also ich habe sowas auch mal eine Zeit lang gemacht, da kriegst du im Endeffekt eine große Kiste, da sind ganz viele Lebensmittel drin, die halt dann abgeben gerne, aber beispielsweise alles, was gekühlt ist, musst du wieder aussortieren, das darfst du halt nicht an die Organisation weitergeben und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz andere Probleme. Aber es geht ja um Wohlfühl. Ach, es geht ja gar nicht um echte Probleme lösen, es geht ja um irgendwie Wohlfühlschwurbelei. Was rede ich hier überhaupt? Ich komme ja direkt mit irgendwelchen Problemen an. Aus der Realität. Das hat doch mit der Realität nichts zu tun. Gesunde Ernährung. Der Oscar merkt im Chat an, dass there's no such thing as a free lunch von Robert A. Heinlein ist. Siehst du, wieder was gelernt. Soll noch mal einer sagen, wir erfüllen unseren Bildungsauftrag nicht. Tja, neuer Steuerkurs für Lebensmittel. Ja, Steuern erhöhen, Steuern runter, ja, wunderbar. Genau. Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse in Bioqualität sowie für Hülsenfrüchte auf Null gesetzt werden. Mhm. Zucker teurer und mit 19% Mehrwertsteuer besteuert werden. Mehrwertsteuer von 19% auf Fleisch. Sollte keine Tierwohlabgabe kommen. Also Geld wollen sie auf jeden Fall von euch. Verbrauchsabgabe und Förderung des Tierwohls. Ach, und falls es kein Fleisch in Bioqualität ist. Das ist so krank. Wir machen das günstige Fleisch, das sich auch Normalsterbliche leisten können, das machen wir teurer. Hm. Ja. Weil es kein Bio-Fleisch ist. Das kommt dann aus dem Ausland. Das ist der Punkt. Dann kommt es aus dem Ausland. Das kommt doch nur sowieso schon zu großen Teilen aus dem Ausland, weil man hier in dem Land nicht schächten darf. Das wird ja draufgehauen auf den Verkaufspreis. Also das kommt dann auch auf den Auslandsverkaufspreis drauf. Das ist nicht so das Problem. Aber ja, eben wie Mars schon meinte, dass die es sich leisten können, ist ja das Problem. Aber das wollen sie ja wahrscheinlich auch, weil das ja eh alles böse und schlecht für die Gesundheit ist, irgendwie Fleisch zu essen. Dann und umgekehrt auf gar keinen Fall diesen ganzen Backwarendreck, ne, den kannst du dir reinpfeifen ohne Ende, dass du krank davon wirst. Der Hashtag Ironie. Ich finde es. Altersgrenze für Energiedrinks. Genau. Ja. Altersgrenze für Energiedrinks. Begründung: Die Gesundheitsschäden und das Suchtpotenzial seien ähnlich gravierend wie bei Zigaretten und Alkohol. Sag mal, Leute, kennt ihr Kaffee? Und dieses, habt ihr schon mal von Kaffee gehört? Was mir auch noch einfällt, dieses Steuern-Steuern-Ding. Ne? Also, dass man sagt, dass man mit Steuern das Verhalten der Leute steuert, das war mir ja schon mal so ein bisschen suspekt. Das ist aber die Perversion von der Demokratie. Da habe ich gerade erst zugehört hier von dem, fällt gerade seinen Namen nicht ein, es gibt so einen, auch einen von der FDP, ja, schlagt mich, es ist einer von der FDP, aber es ist ein halbwegs vernünftiger Typ. Der hat auch so einen YouTube-Kanal, aber nur so einen ganz kleinen, wo er irgendwie alle halbe Jahre mal irgendwie ein Video macht und so ein bisschen einfach nur so Stream of Conscious irgendwie zu einem Thema halt so ein bisschen sagt, was ihm da gerade so einfällt. Und der hat das, also der ist auch irgendwie Uniprof und kennt sich ganz gut aus mit so BWL-Zeug und so. Und der hat das nochmal auch benannt, wo das herkommt. Das ist irgendwie so ein Theoretiker, der das irgendwie mal aufgeworfen hat. Und bei dieser ganzen Öko-Sekte ist das so die letzte Wahrheit, ne? Dass du die Sachen nur teuer machen musst und alles andere, es gibt gar keine anderen Bedenken, ne? Es ist nicht irgendwie so, dass Leute vielleicht auch irgendwie essen müssen, ne? Irgendwo auf eine gewisse Art oder so, oder vielleicht auch ein Auto brauchen, um irgendwie ihr Leben irgendwie hinzukriegen oder so. Man denkt sich einfach so, ja, wir machen das einfach teuer und dann wird das ja weniger benutzt und dann ist alles fein. Und dass die Leute darauf angewiesen sind, eventuell diese Sachen zu benutzen, vollkommen egal, wie teuer die sind oder wie billig. Und dann andere Sachen dann wegmachen müssen oder so, damit sich das leisten können oder irgend sowas, kommt denen gar nicht in Sinn. Also dieses Steuern-Steuern-Ding ist total plemplem. Und das ist so eine Zweckentfremdung eigentlich von, also ich meine, wir haben diese Steuern, damit wir irgendwie das Staatswesen damit finanzieren und das haben wir eigentlich nicht dafür, um irgendwie den Leuten beizubringen, wie sie sich zu verhalten haben, weil wir es ihnen nicht direkt verbieten können. Also was für ein Bullshit. Aber das Schöne ist, der Gospel. Früher hatten wir Lenkungssteuern und diese Lenkungssteuern, die hatten eine gewisse Zweckbindung. Da konnte sich quasi eine Lobbyorganisation ihre eigene Finanzierungsquelle schaffen. Ja, mehr Steuern auf Zigaretten, zack, machen wir einen Verein für wir Nichtraucherschutz und Aufklärung von Lungenkrebs und sowas. Ich nehme jetzt absichtlich so ein Beispiel, was relativ unumstritten ist. Das ist bei allen Varianten ja möglich. Mit der Knifte im Rücken. Vielleicht gibt es bald eine Sondersteuer für nicht gegenderte Bücher. Das wäre das nicht gut. Mal eine Idee? Ja, oder ja Filme, die einfach keiner drauf gekommen. Eine Sondersteuer für Dinge, die Spaß machen. Jedes falsch gegenderte Wort, 1 Euro. Sondersteuer. Solidaritätszuschlag. Das steuert. Steuer, ja. Ja, aber diese Ernährungssache, letzter Punkt, mehr Personal für Lebensmittelkontrollen und bessere Transparenz. Ja, die Berufsordnung für Lebensmittelkontrolleure soll so geändert werden, dass die Zugangshürden für diesen Beruf gesenkt werden. Ja, alles klar. Mehr schwarze Lebensmittelkontrolleure heißt das, oder was? Frauen als Lebensmittelkontrolleure. Ja, Lebensmittel müssen nicht das Publikum sein, keine Ahnung. Lebensmittel sind over. Ja, wenn der Conti kommt, dann hauen die Lebensmittel ab. Sättigungsgefühl ist nur ein neurologischer Trick. Ja, aber es war auf jeden Fall, also ich hätte es mir noch ein bisschen eindeutiger vorgestellt. Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass es so rauskommt, dass sie also im Endeffekt sagen, ach, regelmäßig satt werden müssen wir doch eigentlich gar nicht. Das beansprucht doch nur den Planeten so viel und da wird so viel weggeworfen und so. Wäre es nicht besser, wenn wir das alles so machen, dass just in time die Kalorien auf dem Teller landen und kein Tropfen irgendwie verloren geht? Das wäre doch gerecht. Einfach auch alle satt werden. Ja, das ist noch so ein kleiner Nachtrag, der die Woche rumging. Ich habe es jetzt auch noch gar nicht inhaltlich durchgelesen. Ich glaube, die Leute, die es verteilt haben, auch nicht. Einfach nur diese Überschrift, Blockade der Habeck-Fähre nach Recherchen des NDR. Kein Erstürmungsversuch. Nein. Das ist schon mal enorm eigentlich die Tatsache, dass man so einen Beitrag überhaupt schreibt, weil klar, erwarten tut den vom NDR niemand. Ne? Also da muss ich mal sagen, Hut ab, dass man das trotzdem doch nochmal recherchiert, auch wenn doch so ein schönes Narrativ schon fertig ist, wo man einfach nur noch draufkloppen müsste. Also, ja, steht auch kein Name drunter, sehe ich gerade, oder drüber. Nur Norddeutscher Rundfunk, Unternehmenskommunikation. Alles klar. Wenn da nicht NDR stehen würde, hätte ich jetzt Jan Caron im Verdacht gehabt, aber. Ein Journalist beim NDR. Das ist ein seltener Anblick, soll man sich schätzen. Ah, da haben sie versucht, einen Popanz aufzublasen. Da hat mal nicht funktioniert. Ja, und der mit dem Herrn S. und so hat man ja gleich hinterhergeschoben. Man muss das Volkes Seele am Kochen halten, offensichtlich. Ja, die Ampel ist kaputt, aber noch blinkt sie immer noch nicht gelb. Ich glaube, das passiert auch nicht mehr. Seele bitte immer im Feinwaschgang und ohne Weichspüler und nur leicht schleudern. Ja. Und immer Knicklicht und Miete pro Kopf lesen. Auf thatsafespace.net gehen und das Mammon-Magazin abonnieren, weil das sehr gut ist. Außerordentlich gut. In den Wald gehen. Ja, liebe Leute, fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Besucht. Besucht euren Lieblingsbaum. Die Tunnel unter New York, das ist mir alles noch zu wirr und zu viel reißerisch, actually. Wenn da mal irgendwann wirklich Fakten, die nicht irgendwie aus irgendeiner merkwürdigen Ecke kommen, da sind, dann gucke ich mir das an. Aber bisher sieht es aus wie Pizzagate 2.0. Nur weniger Pizza. Ja, was ich gehört hatte, was es nicht so wild klang, war, dass sie das irgendwie gebuddelt haben wegen Corona, damit sie da Gottesdienst machen können. Das wäre ja noch eine vernünftige Erklärung, irgendwie, die ich nachvollziehen könnte. Da gibt es ganz viele Erklärungen. Ne? Das sind halt hardcore-religiöse Leute, die wollten einfach einen Platz haben, wo sie ein bisschen Party machen können, bis hin zu irgendwie Immobilienspekulationen, die wollten da irgendwelchen weiteren Grundstücke machen. Und natürlich so, ja, Covid, wir wollen unbedingt beten, klar. Ich denke, der Dan hat recht, da waren so riesige Schildkröten mit Masken drin. Und die haben da Kampfsport geübt und Pizza gegessen. Ja, aber sieht auf jeden Fall komisch aus mit den Matratzen und so. Ja, ja. Naja, gut, aber Matratzen findest du ungefähr an jedem Ort, an dem irgendjemand irgendwie übernachten könnte. Ja, deswegen meine ich ja, vielleicht wollten sie einfach nur besaufen und haben das da gemacht, keine Ahnung. Also. Aber ja, das ist alles möglich, vom Schlimmsten bis zum Besten. Tja. Tja, was soll man da noch zu sagen? Katakomben sind ja reizvoll für manche Leute. Ja, sag ich einfach mal, es hat zwar damit nichts zu tun, aber Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Ihr fördert, was der Freiheit nicht zerschmettert, was ihr schadet. Und wir sehen uns nächste Woche. Segnet den Wald, der segnet euch zurück. Sich im Wald bewegen bringt Segen. Geh in den Wald. Nein, geht in den Wald. Geht tanzen. Unter Bäumen. Thank you.